Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Ein Hoch auf das gesamtgesellschaftliche Wohl und die Würde. Haltung. Welche Würde jetzt? Ja, die bei den Kulturspielen. Ich bin Faradologe und ich plane den Marsch auf Berlin und Erdbeeren schwimmen im Wasser und deswegen müssen wir Berlin erstürmen und die Menschen aus dem normalitären Gefängnis befreien. Abel, hast du wieder den silbernen Hut abgesetzt? Ja, das liegt nur an den Leuten mit dem ideologischen Fahrstuhl. Das wisst ihr doch. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Willkommen bei den vier fantastischen Affen für Sonntagabend. Ja. Und steigen wir doch gleich mal in Medias Res ein. Hier haben wir was zum Lachen. Ich habe heute mehr Lachen zum Lachen eingereicht, damit es hier mal nicht so eine traurige Veranstaltung wird. Hier haben wir Magda Albrecht und Julia Schramm eben. Man möchte fast Bitchfight sagen, aber das sagt man ja heute nicht mehr. Magda Albrecht sagt, lass mal deine unseriöse Ernährungsberatung sein, sonst alle Dude-Genossin. Und dann sagt Julia Schramm darauf, Logik ist nicht unseriös. Unterschiedliche Bedürfnisse, körperliche Reaktionen, Verträglichkeiten, Essensgeschichten kannst du eben nicht mit Logik erfassen. Essensgeschichten, sehr gut. Jetzt haben wir schon Essensnarrativ, oder wie? Die Logik ist, wenn ich weniger zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich zu ab. Das ist für Menschen unterschiedlich und es kommen viele Faktoren dazu. Und klammert die Frage der Notwendigkeit und gesellschaftlichem Druck aus. Aber logisch ist es trotzdem. Nee, das ist schon ein Mythos. Und auch nur logisch im luftleeren Raum. In der Theorie, wenn du jegliche gesellschaftliche Faktoren ausklammerst, hat aber nichts mit gesellschaftlichen Realitäten zu tun, sagt dir auch jede kritische und seriöse Ernährungsberaterin. Kritische Ernährungsberatung. Sehr gut. Sie essen 3 Adorno zum Frühstück und dann ein Habermas Haferflocken zum Mittag. Ja. Nee, sorry, Magda, das finde ich unseriös und Verschleierung, wie der menschliche Körper funktioniert. Ich finde das interessant, dass manche Leute, also blinde Hühnerkörner, also, und es ist immer schön zu sehen, wenn sich Leute, die eigentlich irgendwie so einen komischen Wagenburg bilden, sobald jemand von außen kommt, wenn die sich auch von innen mal untereinander streiten. Ja. Logisch in Anführungszeichen. Läuft. Und jetzt kommt gleich wieder jemand an. Definier doch überhaupt mal logisch. Es gibt da verschiedene Logiken. Deontologische Logik und numerische Logik und. Ja, und dann gibt es noch die Cringe-Logik. Und ihren Säulenheiligen, Heiko Maas, unseren Außenminister. Wie tief wird unsere Politik noch sinken, bevor wir sie irgendwie entkernen und abreißen müssen? Weil das hier, was wir hier gerade sehen, ich lese es mal vor für die Leute, die nur zuhören, ein Tweet von Heiko Maas. Guten Abend, ich bin Außenminister. Sie kennen mich vielleicht von meinen Greatest Hits. Unsere Antwort heißt Europe United. Wir müssen uns Nationalismus und Rassismus entschieden entgegenstellen und ja, diese Jacke trage ich privat. Alter Schwede. Heiko. Ja, es geht ja gerade rum irgendwie, ne, dieses Meme. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Weiß das von euch jemand? Troy McClure. Aufklärungsfilme in den Stimmen. Ach so, ja, genau. Aber warum kommt das jetzt gerade damit da durch? Ach so, das ist ein Fall von Hey Fellow Kids oder was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste gar nicht, dass das gerade ein Meme ist. Ja, läuft gerade rum auf jeden Fall. Ich frage mich nur, wer damit angefangen hat. Also habe ich auf jeden Fall nicht so richtig mitgekriegt. Aber ja, Troy McClure kommt auf jeden Fall hin. Übrigens, kleine Seitenbemerkung. Genau. Der Schauspieler, der den Troy McClure die Stimme gememt hat bei den Simpsons, der wurde von seiner Frau erschossen. Hashtag toxische Weiblichkeit. Ja, aber das war. Warte, was ist das? Menizid? Femizid? Nee, Homozid wahrscheinlich. Maskuzid? Ich habe mittlerweile die Theorie, dass dieses Femizid so eine Antwort auf das englische Wort Homicide ist, dass sie da irgendwie behaupten, weil da halt Homo irgendwie drin hängt, würde das irgendwie nur Männer bedeuten oder so, irgend so ein Quatsch, so wie mit History und Herstory quasi. Also ich habe das nirgendwo gelesen oder so, das ist nur eine Theorie von mir, dass das vielleicht daher irgendwie kommt. Mal schauen. Also es kommt eigentlich eher von Genozid und das dann halt Femizid, so hatte ich das verstanden, also nicht Homicide. Ja, aber das mag sein, dass sie das so anwenden, aber ich habe halt die Theorie, dass sie meinen, dass dieses Umbringen von Leuten halt, weil es geht ja da auch immer um einzelne Fälle, was ja auch einer der Gründe ist, warum ich das so unglaublich Banane finde, irgendwie zu einem Wort irgendwie zu sagen, so, das ist jetzt hier ein Femizid. Und das kann ich mir halt nur so vorstellen, dass sie das halt als Kontrast zum Homicide irgendwie meinen. Ja, also ich kenne das in der Argumentation nur halt als Pendant zu einem gezielt gesteuerten Völkermord, welche Art und Weise, nur halt auf Frauen gemünzt und halt unterschwellig durch das Patriarchat, dass es halt unterschwellig passiert und nicht offen geführt wird. Das ist die Argumentation, die ich von denen, deswegen finde ich das ja auch so absurd, weil, ja. Also ich wollte um mich... Ich wollte noch mal kurz noch auf den Maas eingehen. Also er nennt sich Außenminister und ich finde, das tut ein Us versus Them provozieren. Und ich finde den Begriff Außenminister nationalistisch. Und ich will, dass das Amt umbenannt wird. Ja, aber Innenminister ist dann exklusiv oder was? Das ist dann auch nicht gut. Innen und wir nennen das dann Innenminister plus. Guter Minister. Wir nennen die einfach nur noch gute Minister. Ja, guter also, Minister. Den letzten Satz, den er gesagt hat, ich verstehe nicht so ganz, was er damit meinte, außer dass er ja mal der bestangezogenste Politiker Deutschlands war oder zumindest so gehypt wurde. Ja, die Kinderabteilung bei C&A hat ihn, glaube ich, gewählt. Nee, ich meine, das ist jetzt unironisch, der war halt wirklich mal der Beste, also da gab es ja so einen Preis irgendwann mal. Aber, ja, diese Lederjacke. Oder hatte das irgendeinen anderen Bezug? Es ging, glaube ich, um diese Lederjacke, die wir letzte Woche auch gesehen haben. Naja. Ja, die Frau Chebli, die kennen wir ja aus ihren Greatest Hits. Guck mal, ich kann eine Rolex tragen. Ihr seid alle Nazis und schauen Sie mich nicht so lüstern an, Herr Imam. Jetzt sickert so nach und nach so ein bisschen raus, dass sie wohl gar nicht so beliebt ist bei ihren Kollegen. Weil sie sich immer wieder in den Mittelpunkt spielt und halt auch auf Twitter Sachen sagt, die kontraproduktiv sind. Und das fällt auch den Genossen in Berlin auf. Und es gab jetzt ein Rundschreiben wohl bei der Staatskanzlei da, dass man sich auf Twitter doch bitte zurücknehmen möge. Hinter vorgehaltener Hand wird da schon von einer Lex Chebli gesprochen. Also es wird praktisch angedeutet, dass das nur ihr gilt, dieses Ding. Da heißt es halt, dass Mitarbeiter hier dieser Staatskanzlei, dass die sich auf Twitter halt moderat äußern sollen und dass sie sich nicht drauf zurückziehen können, das sei ein privater Twitter-Account, weil ein so hohes politisches Amt im Endeffekt da immer mitschwingt. Ja. Ich find's gut. Also es muss ja irgendwann mal ein Widerstand kommen. Man kann nicht irgendjemanden an eine Spitze stellen oder halt als Galionsfigur aufbauen, wo nichts ist einfach, wo fachlich auch offensichtlich, weil das wird auch von den Kollegen bemängelt, dass fachlich halt von ihr sehr wenig kommt. Wir werden diese Entwicklung beobachten, hoffentlich mit Freude. Ist das bei ihr der intersektionale Fahrstuhl? Oder ist das dann zu böse, wenn ich das so sage? Das Einzige, was mir zu Fahrstuhl immer einfällt, ist Fahrstuhl zum Schafott. Das ist so ein alter Film, glaube ich. Schafott ist auch gut. Hier haben wir noch ein Video von diesem Fall, wo gelächelt wurde. Und das Lächeln, das war ein Gesichtsverbrechen, ein Face Crime. Und hier das Video zeigt so ein bisschen das Geplänkel vor vor diesem Ereignis, was dann rumging mit dem Video und bin in den USA, hat es recht hohe Wellen geschlagen, dass halt katholische Schuljungs da im Marsch kamen, halt den Pro-Lifer-Marsch. Und da war halt eine Gruppe von Demonstrierenden und wir haben es dann ein bisschen interagiert und hin und her. Und dann, man kann jetzt schon sagen, dass hier und da Provokation da war, aber das war eher so ein bisschen so freundlich, Banter-mäßig. Ich fand das jetzt nicht, also es geht weitaus hässlicher in Sachen Provokation. Und ja, hat es halt extreme Wellen geschlagen. Also, darf ich noch mal kurz den Fall noch mal darlegen, weil ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwo in die deutschen Medien die genaue Darstellung geschafft hat. Erstmal ist das das ist ein Schulausflug gewesen, von der Schule organisiert zu einer Demonstration. So einen ähnlichen Fall, da haben wir auch so eine Sache in Deutschland im Moment. Das ist Punkt 1. Punkt 2, das ist eine Demonstration gewesen, wo über 600.000 Leute daran teilgenommen haben. Ja. Dann, die Demonstration war schon zu Ende, die waren auf dem Weg nach Hause und waren am Sammelplatz, wo die von den Bussen abgeholt waren. Und es waren auch die ganze Zeit irgendwelche Aufseher von der Schule dabei. Und dann waren da halt so ein paar Demonstranten, die halt nicht so schöne Sachen gesagt haben. Das waren halt, Black Israelites. Wer das googeln will, da kann ich nicht sehr viel zu sagen. Aber die haben die halt provoziert und daraufhin haben die jetzt zu so ihren Aufsichtspersonen gesagt, so, ja, was sollen wir hier machen? Und da haben die gesagt, ja, okay, jetzt machen wir diesen School-Chant, den wir immer bei Football spielen und irgendwelchen Schulspielen machen. Ja, und dann haben die so rumgehampelt und dann kam auf einmal so ein Typ mit einer Trommel vorbei und ist mitten in die Gruppe von den Schülern reingelaufen und dann ein paar Minuten später ist er weitergelaufen und war wieder weg. Und das ist im Endeffekt alles, was passiert ist. Das ist natürlich. Darf ich kurz noch was präzisieren? Bitte sehr. Also diese Black Hebrew Israelites, die da gestanden haben, die haben da auch so eine Art Kundgebung gemacht. Und die haben Sachen gesagt wie, dass Homosexuelle halt Ausschuss sind, dass man die aus der Gesellschaft rauswerfen soll und nicht integrieren und dass Gott die Homosexuellen hasst und solche Sachen. Und ja, auf Video ja festgehalten, ja. Auch wie die Schüler beleidigt haben, dass sie gesagt haben, ja, hier sind zwei schwarze Schüler in eurer Gruppe von über 100 und traut denen nicht, die werden später eure Organe stehlen und solche Sachen haben die denen da vorgeworfen. Und deswegen haben die halt auch gesagt, so, ja, was sollen wir machen? Okay, jetzt machen wir jetzt mal unseren Schultanz hier. So, das und ist der, genau der indianische Trommler, der da ankam, wollte wohl angeblich zwischen die Gruppen, um den Streit zu schlichten. Aber warum stelle ich mich dann in direkte Nähe vor jemanden und schlage dem irgendwie minutenlang auf meiner Trommel irgendwie ins Gesicht, obwohl ich doch sehe, dass der irgendwie nicht auf mich reagiert oder zumindest so versucht, nicht auf mich zu reagieren. Ja, also ob das minutenlang war, ich weiß nicht, vielleicht war es über eine Minute lang, vielleicht, ja, aber wie gesagt, wenn man sich das Video anguckt, es ist sehr klar, da ist eigentlich nicht wirklich irgendwas passiert. Der Indianer, der hat wahrscheinlich gedacht, ja, okay, das ist irgendeine Konfrontation, der wusste ja auch nichts von der Situation, hat einfach gedacht, aha, die haben irgendwelche roten Magerhüte auf, dann gehe ich mal dahin und mache Stress. Die Hüte haben die anscheinend auch alle vor Ort gekauft auf dieser Demonstration. Also die sind nicht mit den Dingern angereist und es hatten ja auch nicht alle die Dinger auf. Nur noch so ein kleines Detail am Rande. Aber was ich halt krass fand in den USA, also es gab halt einen Haufen Journalisten und verifizierte Menschen auf Twitter, die halt echt krasse Sachen dann gesagt haben, meinten so, man hat halt zum Doxing aufgerufen, zum Public Shaming. Irgendeiner meinte, das war eine unverifizierte, dass die in Gulag kommen sollen, also wie man Gulag beschreibt, 10 bis 15 Jahre ins Exil arbeiten, Strafarbeiten, um die Schulden an den indianischen Stämmen auszugleichen. Und einer meinte, man sollte in so einen Holzhäcksler sollte man die Kinder reinstecken und so. Und wichtig war, dass schnell die Adressen herausgefunden werden. Und also dieses Bild, so das da hier, das ist sehr vielen Leuten halt krass gegen den Strich gegangen. Und wo ich mir halt auch wieder denke, so, scheiße sind wir Affen, Alter. Also wisst ihr, was ich meine? So, So, du siehst das und du drehst durch. Boah, boah, Team A, Team B, jetzt schnell kreischen. Weißt du, ich so. Ja, genau. Das ist so, es ist einfach eine seltsame Situation gewesen. Die Jungs haben auf den Bus gewartet. Ein paar von denen hatten die roten Hüte auf. Dann hatten ein paar da eine Demonstration zufällig am gleichen Ort. Und dann die Indianer hatten auch eine Demonstration am gleichen Tag. Aber diese Demonstration war auch schon vorbei. Der Typ war auch auf dem Weg nach Hause quasi, aber hat noch weiter getrommelt. Ja, und wie gesagt, der ist einfach da aufgetaucht, hat gesehen, aha, da sind vier Schwarze und da sind ganz viele Leute, die Magerhüte aufhaben. Ist so relativ offensichtlich, wer hier der Aggressor ist. Dann gehe ich mal dahin und trommel ein bisschen und laufe da mal weiter. Das ist der Punkt. Aber es ist auch von sehr aufgepumpt worden. Die Beispiele, die du genannt hast, die waren sogar noch relativ harmlos. Ja, mit dem. Ja. Also da gab's, es ist ja auch ein völlig unbeteiligter Junge von der Schule gedoxt worden. Von einer Aktivistin, die ironischerweise eine Anti-Bullying-Seite betreibt. Nice. Gedoxt, inklusive dem Aufruf, sein Foto an alle Behörden zu geben, damit er nie wieder irgendwie im Leben auf irgendeinen grünen Zweig kommt. Die haben versucht, die Schule, an der er eingeschrieben ist, nach der Highschool irgendwie, das ist so eine Kochschule, die haben sie versucht, ihn dazu zu bringen, den Typen, der gar nicht auf dieser Demo war, sondern der bei seiner Familie war und seine Schwester oder so hat geheiratet oder irgendjemand in der Familie hat geheiratet und diese ganze Hochzeit war voll für den Arsch, weil natürlich nicht nur er gedoxt worden ist, sondern dann ging es auch an die Familie, dann haben die Telefone geklingelt und Leute, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatten, sind dem rechtschaffenen Hass von irgendwelchen Leuten ausgesetzt worden. Ja? Und jetzt kommen dann noch so Sachen wie hier der erste Tweet in der Reihe von wegen, ja, das tut uns leid, aber die Magerhüte haben unseren Hass getriggert. Das ist halt so, ne? Da muss man ja keinen Magerhut aufziehen, dann passiert das auch nicht. Wie billig seid ihr Journalisten? Also nochmal, es ist da wirklich überhaupt nichts passiert. Keinerlei Körperkontakt zwischen den Leuten oder sonst irgendwas. Da sind schon ganz andere, viel krassere Dinge passiert, über die weniger berichtet wurde. Und es hat sich wirklich daran aufgeheizt, dass halt diese Demonstration, wo die Schüler waren, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das hat bestimmt auch dazu beigetragen. Das ist eine Demonstration gewesen, wo es um Abtreibungsrechte geht. Und die sind von einer katholischen Schule und da könnt ihr euch ja vorstellen, von welcher Seite diese Demonstration ausgerichtet wird. Ja, also es war wirklich so ein kompletter Sturm, dass die Leute einfach nur das gesehen haben, was sie sehen wollten und sich total darüber aufgeregt haben. Ja, hier ist mal ein anderes Beispiel, das ist eins der makabren Beispiele, wo halt quasi symbolisch dargestellt wird, wie ein Kind mit einem roten Hut in einen Holzhäcksler gesteckt wird und man sieht halt den Hut und das Blut, was rauskommt auf einer Seite. Der Typ, der ist verifiziert und er arbeitet bei Disney und er will, um Woke Points einzusammeln, postet er ein Bild, wo das Kind in Häcksler getan wird, wo ich mir denke, ah, verifiziert bei Disney arbeiten, wirst du mit Kindern und tralala und so, wo ich mir denke, ja, ich höre die ganze Zeit in den Medien, der böse Hass und das führt zu XY und tralala und dann hast du hier verifiziert, ich so, Leute, kommt mal wieder runter, so ich. Also die Art und Weise, wie sich darüber aufgeregt wurde, ist für mich auch sehr überraschend gewesen, weil selbst nachdem klar war, da ist überhaupt nichts passiert und keiner hatte da eigentlich irgendwelche bösen Absichten, selbst danach wurde gesagt, ja, aber auch wenn da nichts passiert ist, zeigt ja, dass wir so darauf reagiert haben, wie Elbe gerade gesagt hat, dass das generell ein Problem in der Gesellschaft ist und so weiter und so fort. Also es ist absolute Hysterie, muss man sagen, und das einzig Positive an der ganzen Sache ist, dass jetzt die Mutter aller Prozesse auf diese ganzen Leute herabprasseln wird. Ja, weil die im Endeffekt jetzt schon gesagt haben, alle Leute, die irgendwas Negatives über die Schule, über die Schüler oder irgendjemanden, der irgendwas mit der Sache zu tun hat, was gepostet hat online, muss das runternehmen, sonst kriegt er automatisch eine Klage. Ja, und also das wird noch ziemlich krasse Folgen nach sich ziehen und da warte ich mal drauf und da werden sich einige Journalisten noch drüber wundern und ich denke mal auch einige Redaktionshäuser werden da Probleme bekommen, weil, wie es vorhin schon richtig gesagt wurde, wirklich prominente Leute, die in irgendwelchen Nachrichtenagenturen arbeiten oder bei irgendwelchen Redaktionen von irgendwelchen Nachrichten, die haben solche Sachen gepostet und ja, das ist nicht gut. Wird teuer. From elementary school through college, I went to school with sheltered upper middle class white boys who could devastate with a smirk, a facial gesture that weaponized their privilege. Infuriatingly, you can't fight that fucking smirk with a punch or words. Du wurdest vernichtet. Devastate. Ja. Verwüsten, komplette Zerstörung mit einem Lächeln. Ja. Nee, mit einem Grinsen, um genau zu sagen. Mit einem Grinsen, ja. Also wirklich, das war, keine Ahnung, als ich die News darüber gesehen habe, dachte ich mir echt, Leute, USA, ich vertraue jetzt dem Alex Jones nicht unbedingt, wenn er sagt, die Regierung tut was ins Wasser, aber was passiert da gerade? So, warum verliert ihr gerade alle gemeinsam euren präfrontalen Kopf, wo normales, rationales Denken vorkommt? Warum verhaltet ihr euch gerade alle wie Äffchen? Was weil so? Ihnen die Grundlagen fehlen, Ebel. Na gut, die Frage, mich würde mich schon mal interessieren, wie viele von den Leuten tatsächlich irgendwie Xanax oder irgendwelche anderen Antidepressiva oder Aufputschmittel oder sowas nehmen. In Amerika ist es ja ein bisschen weiter verbreitet als hier noch und gesellschaftlich auch akzeptierter, seltsamerweise. Tja. Ja, weiß nicht. Oh, das ist der Lieblingsartikel von Chris. Der Lieblingsartikel von Chris, naja, also geht so. Das ist auf jeden Fall eine Zuschauereinsendung und ich habe auch kurz überlegt, ob ich den überhaupt mit reinnehmen soll, weil eigentlich ist so viel Neues auch nicht. Es gibt halt Leute, ja, die Kirchen haben einen linken Einschlag. Ich meine, da reden wir ja fast irgendwie jede zweite Woche mindestens drüber. Also über irgend sowas, auch dieses Logo hier mit der antifaschistischen Kirche hatten wir vor Jahren schon mal bei uns im Stream. Ja, aber das ist auch, wenn ich das sehe, da ist so auf so vielen Ebenen versagt worden. Erstmal weiß man doch, dass man keinen Aufkleber auf was kleben kann, was heiß und kalt wird. Und dann dieses Ding dann trotzdem drauflassen, nachdem es so verschrumpelt ist, nachdem man das erste Mal heißen Tee in die Kanne gemacht hat. Das ist echt ein gutes Symbol für die ganze Thematik, oder? Ja. Da hast du echt. Ja, du musst daran glauben, dass der Aufkleber nicht verschrumpelt. Es wird ein Wunder sein, dass dein Glauben stärkt. Ja, aber dann war der Glaube vom Antifa-Fahrer nicht stark genug, oder? Scheinbar nicht, nee. Ich will an der Stelle noch anmerken, dass es ja in die Kerbe der Befreiungstheologie schlägt. Und die Befreiungstheologie ist wortwörtlich Psy-Op, also psychologische Propaganda, Operation vom KGB gewesen. Also sozusagen, das ist wortwörtlich alte kommunistische sowjetische Propaganda, die halt ja nochmal hochgelebt wird. Irgendwie ja, so. Und so. Also es ist wortwörtlich. Es kommt aus dem Kreml, so aus dem Kalten Krieg KGB. Ja. Ich habe neulich da erst ein Buch drüber gelesen, also wo das aufgezeigt wird. Und das ist auch nicht irgendwie so jetzt von einer kleinen Webseite oder so, sondern in geopolitischen Kreisen, die wirklich seriöse Akademiker sind, die in den alten Archiven nachgucken in Russland und sozusagen alte Bruchstücke von der Geschichte vom Kalten Krieg wieder zusammensetzen. Es ist wortwörtlich kommunistische Propaganda. Wortwörtlich. Ja, gut, ich meine, die haben ja jetzt eher die orthodoxe Kirche in Russland, aber das ist ja auch nicht das Thema hier. Hier geht es im Endeffekt um darum, dass Kirchenmittel für halt linke Aktionen genutzt werden und Kirchen halt auch Fördertöpfe von Linken ausnutzen, also von linken Projekten. Naja, also das habe ich jetzt eigentlich in diesem Artikel jetzt nicht gelesen, aber auf jeden Fall. Das ist aber ein Punkt, den ich da noch anmerken möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Artikel entnommen habe, aber das ist ja das Grundproblem. Dass da halt Steuergeld immer wieder für irgendeinen Blödsinn verwendet. Ja, das mit der politischen Bildung und so, das hatten wir ja auch schon mal. Aber auf jeden Fall, was in diesem Artikel drinsteht, ist das, was Ewe gerade gesagt hat, zumindest in beschränkter Form. Also es wird da auch die Parallele gezogen zwischen Marxismus und so Befreiungstheologie, also sogar in diesem Artikel halt eben, der ziemlich pro diesen Leuten ist und sie machen antikapitalistische Aktivismus innerhalb von der Kirche und manche Leute sind auch nicht so ganz zufrieden und was ich auch bemerkenswert fand ist, dass sie hier drin schreiben, also es fällt immer wieder diese Bezeichnung menschenfeindlich, die Kirche wäre menschenfeindlich, wo ich mir dann halt eben auch immer so denke, also wenn ihr jetzt menschenfreundlich seid und die Kirche ist menschenfeindlich, aber ihr seid in der Kirche und das ist alles irgendwie ja, Moral und Werte und so weiter und so fort, wie kriegt ihr das alles in eurem Kopf zusammen? Also ich finde das faszinierend. Ja, und das Allerschönste ist quasi auch noch das Letzte, also es gibt hier, die erfüllen eigentlich alle Klischees, es gibt eine, die halt eben Gott immer als Frau irgendwie anspricht und so. Und der letzte Satz von diesem Ding ist hier auch irgendwie, auch kürzlich war Nora mal wieder auf einer Demonstration, sie trug ein Schild mit der Aufschrift, mein Gott ist Feministin. Ja, so viel zum Thema Feminismus ist eine Religion. Und das glaube ich auch eher, dass deren Religion dieser ganze progressive Kram ist und ja, sie das halt in die Kirche rein projizieren und nicht umgekehrt. Mein Gott ist Feministin. Ich liebe es. Das Buch, aus dem ich zitiert habe, das war Disinformation, Former Spy Chief Reveals Secret Strategies for Undermining Freedom, Attacking Religion and Promoting Terrorism von einem Überläufer aus dem Kalten Krieg, der halt ziemlich ranghoch war. Es war der ranghöchste Geheimdienstüberläufer im Kalten Krieg. Und ja, es sind alles offene Archive. Also es ist auch nicht so, dass das wirklich zur Debatte steht. Und du kannst natürlich sagen, dass Überläufer auch ein bisschen, dass man das mit Vorsicht genießen soll, aber sozusagen das Befreiungstheologie original KGB-Propaganda ist, dass das wissenschaftlich bewiesener historischer Fakt. Also da. Ah. Tja, und ich wundere mich auch, wenn Gott eine Feministin ist, gibt es auch ein feministisches Pendant zum Theodizee-Problem? So nach dem Motto, ja, wenn Gott Feministin allwissend und allgütig ist, wie kann Gott dann das Patriarchat zulassen oder so? Ja, gute Frage. Der Hacker-Orbit und die Rolle des Hass-YouTubers Schlomo Finkelstein. Ja, es geht jetzt, sagen wir mal, so das Meme rum in unserer Presse, auch schon im Spiegel gab es einen Artikel, der leider nicht öffentlich ist, also für den man bezahlen muss. Und hier steht jetzt mehr oder weniger dasselbe drin, dass eben dieser Orbit, der Doxer, dass der von der DVA, von der vulgären Analyse inspiriert worden sein soll. Und ich kann da einfach nur einen Kopf schütteln. So, mich erinnert das ein bisschen so an nach Columbine hieß es auch, ja, Manson, der böse Musiker, der verdreht die Kinder und jetzt benimmt sich ein junger Schüler daneben und veröffentlicht die Daten und jetzt ist DVA der Bösewicht und ich kann einfach nur den Kopf dazu schütteln. So, also ich. Ja, ohne den Schlomo hier verteidigen zu wollen, der kann ja für sich selber reden. Aber viele Sachen, die in dem Artikel geschildert sind, sind vielleicht tendenziös zwar, aber auch tendenziell in die richtige Richtung geschildert. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass der Schlomo die Sachen, die er macht, absichtlich auch macht, um zu schocken. Und das wird beispielsweise nicht erwähnt. Ja, wenn er halt wirklich so extreme Sachen macht, ja, wie einen Koran verbrennen mit Feuerwerkskörpern und Feuerfontänen überall und so weiter und so fort, dann ist das natürlich eine super krasse Sache und nicht wunderbar, dass er das unbedingt so präsentiert, aber ja, das ist halt die Art vom Schlomo, ja, und das kommt halt hier überhaupt gar nicht zur Geltung und naja. Ja, da kommt so einiges nicht zur Geltung. Also ich fand das extrem verkürzt und auch, ich weiß nicht, ob das mal in diesem Welthauer-Ding drin stand oder im Spiegel, von wegen antisemitische Karikatur. Ich glaube, das stand hier dran. Ja, das ist in dem. Ja, aber genau. Das ist einfach Unwissenheit, weil die Sachen, die er ja als Charakter präsentiert, das sind irgendwelche Sachen, die irgendwelche Fans gemacht haben und die schicken dir dem zu und die er gut findet, die ja, außerdem, macht er. Und da ist halt ein Meme draus geworden. Ich weiß ja noch genau, was die Geschichte des Ganzen gewesen ist. Das war ja damals so, dass halt diese Leute wie dieser komische, na, wie hieß der nochmal? Dieser merkwürdige Neonazi auf jeden Fall, die da irgendwie bei ihm aufgeschlagen sind und dann irgendwie meinten so, die Juden sind an einem schuld und du merkst es nicht und so weiter und so fort. Und danach hat er sich doch überhaupt diesen Alias Schlomo Finkelstein überhaupt selber verpasst, um die halt eben zu ärgern, um Nazis zu ärgern. Und das kriegen die einfach nicht in ihre Birne rein. Und ich habe halt auch schon mehrfach jetzt gelesen, dass er da inspiriert war von diesen Charlie Hebdo-Geschichten. Und das schreiben die dann immer so, aber kommen man nicht irgendwie dahinter, dass das ja auch ein Problem ist. Und ja auch ein Problem ist, was Leute wie der Salman Rushdie und so halt eben auch angesprochen haben, dass dieses Tabu irgendwie, dass sich das halt nur die Islamisten im Moment rausnehmen, da irgendwie dann den Leuten nach dem Leben zu trachten, wenn die irgendwelche Cartoons zeichnen und so. Und genauso ist er halt eben auch in Gefahr, wenn er seine Identität offenlegen würde oder die jemand offenlegen würde. Und dieser komische Pfarrertyp da, der nur als Pfarrer beschrieben wird in diesem Spiegelartikel, ja, Gott weiß es, mit diesem Alias, da kann ich mich auch noch genau erinnern, das war doch der Heini, der damals mehreren, also über mehrere Leute, irgendwelche random Leute irgendwie behauptet hat, sie wären der Schlomo. Und da, um ihn quasi dazu zu erpressen, dass er halt die Sachen rausnimmt, die Videos, die er über ihn gemacht hat. Und der Pfarrer wollte andere Leute doxen, um einen Schlomo zu erpressen, ja. dass die nicht mit seinem Namen verbunden werden. Und das steht also in diesem Spiegelartikel überhaupt nicht drin. Da wird nur vom armen Pfarrer irgendwie geredet, der gedoxt wurde. Und dieses Doxing, das war ja auch Sachen aus der Facebook-Seite von dem öffentlich zugänglich halt eben. Also ja, weiß ich nicht, ob man das in Video unbedingt einbauen muss. Ich hätte es nicht gemacht. Aber da halt eben von Doxing zu reden, ist halt auch nicht so easy. Also hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Hacks oder so. Ja. Das ist das alte Spiel von wegen, ich habe 100.000 Zuschauer und bin jetzt für alle verantwortlich, was sie machen und denken und tun in nächster Zeit oder so. Ja, das ist alles auf jeden Fall anzuzweifeln, was sie da geschrieben haben. Und dann, hi Mammon. Und dann hieß es auch noch irgendwie, ja, er macht rechte Videos mit Rechten zusammen, irgendwie interviewt er Rechte und so ein Kram, ne? Und dann wieder. Und dann wieder diese Verbindung mit. Diese Verbindung mit Böhmermann, der ja auch Beiträge gemacht hat gegen Rechte und andere Leute, die was gegen Rechte gemacht haben, und das ist jetzt wieder alles so. Und dieses ganze, diesen ganzen Dreck, den sie da verzapft haben mit ihrer beschissenen Doku und dieses ganze Kram, das ist jetzt alles im Rauschen halt verschwunden. Und das ist meines Erachtens nach auch der Hauptgrund, warum sie diese Artikel jetzt irgendwie schreiben, damit sie das alles verbuddeln können. Und jeder verlinkt dagegen, jetzt lass mich mal meinen Gedanken ausführen. Jeder verlinkt dagegen, da seid ich aufeinander und Ruhe, ich bin noch am Reden jetzt, Price. jeder verlinkt dagegen, seid ich aufeinander und dann kannst du halt eine alternative Wirklichkeit dann erzeugen. Das ist genauso wie damals bei Gamergate, ne? Also irgendwie, irgendwelche Leute meinen irgendwie, das sind alles irgendwie Hasser und so und Männlichkeit ist in Gefahr und so weiter und so fort. Das wird fünfmal hin und her verlinkt, das kannst du in Wikipedia-Artikel dann packen und dann ist es die reine Wahrheit. So. Ja, wenn du jedes Mal fragst, wo das denn herkommt, dann schicken sie dir diese Artikel. Ne? Ja, genau, ja. Und so hast du das dann gemacht. Also ich finde es unmöglich, auf jeden Fall, ja. Ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, tut mir leid, aber ich meine, es ist einfach so viel. Es sind so viele Details passiert mit dem Schlomo, mit der Funk-Dokumentation. Also es gibt ja vielleicht auch Zuhörer, die das gar nicht mitbekommen haben. Deswegen, es ist einfach so viel an Details passiert, die überhaupt nicht genannt werden. Und der Schlomo hat halt immer diesen Grad zwischen sehr eloquent sein, aber auch extrem zu triggern. Sehr gut gefahren, ja, und ich bin überrascht, dass er nicht vorher auf irgendeinem Radar erschienen ist. Also als sie ihm da die 6 Kanäle oder 8 gestrichen haben, da habe ich schon gedacht, jetzt, also die wollen ihn haben, ne? Egal wegen was ungefähr. Ja, und ich finde es ja auch ziemlich krass, dass er, ja, also im Endeffekt, der Staat ist ja auf seinen Fährten auf jeden Fall, ne? Also diesen seinem Admin haben sie ja die Wohnung da schon durchsucht und so, ne? Und wenn sie ihn dann rankriegen würden, dann würden sie ihm bestimmt auch einen Prozess machen. Also, und das finde ich eigentlich ziemlich übel, weil ich sag mal, im Endeffekt, klar, Bücherverbrennung und so, das denken sich die Leute dann so, naja, ist halt Bücherverbrennung, ist halt gammelig. Aber man muss auch dazu sagen, Also ich verstehe das im Kontext halt eben schon, dass er das so macht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie in die Bücherei gegangen wäre, sich was ausgeliehen hätte und das irgendwie verbrennt oder so. Oder die Sachen hat er sich ja selber gekauft, ne? Und dann quasi sein eigenes Eigentum da wegpulvern. Und wenn man ihn jetzt fragen würde, ob er möchte, dass die Leute das lesen, was in den Büchern drinsteht, dann würde er mit Sicherheit nicht sagen, dass die Leute das nicht lesen sollen, dass das Zeug einfach wegkommen soll oder so. Sondern er würde ja sicherlich sagen, dass die Leute es gerade lesen sollen und wissen, was da halt eben drinsteht in diesen Sachen. Es ging ja nur darum, um diese Unberührbarkeit der islamischen Lehre sozusagen, ne? Das halt eben damit zu kritisieren. Und ja, also, ja. Ich finde auch, die müssen das mal ein bisschen abkönnen oder so, aber unsere Gesetze sagen was anderes, ne? Ja, kommt drauf an, ne? Also, das ist ein bisschen Auslegungssache schon, aber definitiv, ja, komplett geschützt. Ja. Übrigens, in dem Artikel kommt auch eine Expertin vor, die Frau Julia Ebner, von der habe ich mir ihr Buch geholt. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, wie extreme Rechte und islamistische Gruppen, wie die sich gegenseitig hochschaukeln, zum Teil sogar ähnliche Rekruteninformationen haben, also ähnliche Texte, mit denen sie Rekruten bewerben. Und sie ist vom Institute for Strategic Dialogue, die hatten wir auch schon ein paar Mal im Stream. Also es ist, ja, also ich gucke da mal nach, so was die so schreibt. Gebe ich euch Senf. Institute for Strategic Dialogue taucht auch immer auf, wenn die ARD oder ZDF was zum Thema Hassrede machen und so. Also das ist eine ziemlich offensichtliche Lobbygruppe. Ja, dieses Jahr habe ich nochmal aus meinem Archiv rausgefischt. Und zwar, weil ja in diesen Artikeln jetzt auch immer drin steht, dass dieses sogenannte Doxing ja so ein rein rechtes Ding sein soll, dass das ja nur Rechte machen und so weiter und so fort und gegen Linke einsetzen. Habe ich hier nochmal rausgefischt, dass es hier von links unten in die Media gibt es natürlich nicht mehr, aber im Archiv haben wir es halt noch. Das ist hier quasi eine Rechtfertigung davon, als sie damals auf diesen von zwei AfD-Parteitagen die ganzen Namen von den Leuten, die da registriert waren, veröffentlicht haben. Also hier, wie hier steht, fast 3000 Namen und Adressen von AfD-Mitgliedern. Und dann nochmal 2000 von, also 2000 von Stuttgart und 3000 von Bremen, nach dem, was hier steht. Und warum das alles ganz furchtbar richtig und wichtig war. Das ist hier links unten in die Media. Herzlichen Glückwunsch. Verschiedene Büros, glaube ich, AfD-Büros, die da angegriffen wurden. Aber auch diese wie hieß das nochmal, Demo für alle oder so. Sind da auch angegriffen worden, wegen ihrer Kritik an der Sexualisierung in der Schule oder so. Mit Doxing, oder? Ja, die sind richtig angegriffen worden. Also ist richtig was. Da ist ein Brand gesteckt worden, ich meine ein Auto von der einen. Dazu hätte ich gerne mal einen Artikel. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall zum Thema Doxing hier. Na, das könnt ihr dann gerne jedem schicken, der da irgendwie behauptet, das wäre ja so eine rechte Taktik. Ja, und hier haben wir auch so eine Taktik. Das hat mir eine Zuschauerin aus Frankfurt zugesendet. Das ist mal so ein Beispiel für das, was an deutschen Universitäten kursiert. Ja, Doxing im Internet ist die eine Sache. Auf der anderen Sache ist es halt auch krass, wenn du irgendwo studierst und dann taucht so ein Zettel über dich auf. Ich habe hier das Ganze anonymisiert, sowohl den Namen als auch die Adresse und diverse Kontakte von der Dame. Ich meine, okay, sie geht auf Konzerte von National Socialist Black Metal Bands oder was auch immer. Sicherlich niemand, mit dem ich unbedingt ein Bier trinken will, aber merken die Leute nicht, wie ja, hier unten steht das Wort auch in dem Ding drin, wie absurd das Ganze aussieht. Also wie totalitär das ist, wenn man hingeht und Menschen einfach, nur weil man glaubt, sie als eine Art, wie, weiß nicht, Gefahr oder Das ist ja schon fast mythisch. Das ist ja schon, als hätte man Angst vor Vampiren oder so. Ja? Dass man überall Knoblauch auslegt und Kräuter anbringt, weiß ich nicht. Also ich find's nicht fair, einer jungen Frau, die studiert, halt auf die Art und Weise ihr Studium kaputt machen zu wollen, egal aus welcher politischen Ecke das kommt. Ja, Doxing, ein äußerst rechtes Problem offensichtlich. Ja, hier sieht man ja auch die konkreten Vorwürfe auf dem Flugblatt mal. Dieser Fall hat es auch in die Nachrichten geschafft. Beim Fokus habe ich zum Beispiel einen Artikel dazu gelesen. Da wurde es halt sehr vage beschrieben. Dazu lasen sie ein Flugblatt vor, das detailliert eine Reihe von Aktivitäten einer Studentin in der rechtsradikalen Szene schildert. Bla bla bla. Der Text auf dem Flyer endet mit dem Aufruf: Nutzt die Chancen, wenn ihr sie trefft, und zeigt ihr, was ihr von rechtsextremen Akteurinnen haltet. So wird das in dem Artikel dargestellt, und das, was ihr gerade gesehen habt, ist noch ein bisschen, paar Nummern krasser, würde ich mal sagen. Nur mal so am Rande erwähnt. Und im Fokus haben die drüber berichtet. Der letzte Satz geht halt nun mal auch gar nicht. Zeigt ihr, was ihr da... Also das ist zwar natürlich ein verklausulierter, aber für mich ist das ein Aufruf zur Gewalt oder Selbstjustiz. Und ja, vor allem alles, was da drüber stand auch. Ja. Das war ja noch nicht mal das Krasseste, was in dem ganzen Flugblatt drin stand. Ja. Also der Vorfall wird wohl laut Fokus jetzt juristisch geprüft. Und ja. Ja, aber was ist ein anonymes Flugblatt? Puh. Juristisch geprüft, toll. Ja, und hier haben wir gleich die nächste Geschichte. Nur weil es in die Media links unten nicht mehr gibt, heißt das ja nicht, dass man sich da nicht weiterhin rumtreiben und Schwachsinn machen kann. Hier geht's drum, wie setze ich örtliche Vermieter so unter Druck, dass sie der AfD keine Räume mehr vermieten? Hm. Super. Falls ihr mitbekommt, dass sich rechte Gruppen oder Einzelpersonen in einer Gaststätte bei euch um die Ecke treffen, meldet dies am besten als erstes an die Adresse bla bla bla bla bla bla. Anschließend solltet ihr Kontakt zu dem Wirt hin aufnehmen und euren Unmut darüber Luft machen. Besser und effektiver ist es meistens, dies persönlich zu tun. Wenn die BetreiberInnen die Bewirtung der AfD oder andere rechter Gruppen verteidigen, könnt ihr mit kreativen Aktionen vor dem Laden aktiv werden. Flyer verteilen, Online-Bewertungen schreiben. Stufe 2, ja. Den BetreiberInnen Mails und Briefe schreiben. Okay. Falls die sich immer noch uneinsichtig zeigen, kann man dann eine Demo anmelden vor dem Laden. Das Ziel muss sein, dass die BetreiberInnen wirtschaftliche Konsequenzen durch die Vermietung an FaschistInnen zu spüren bekommen. Also Moment mal. Die FaschistInnen haben auch ein Sternchen verdient. Das ist aber sehr, sehr aufgeschlossen. Hätte ich gar nicht erwartet. Und es wird angemahnt, dass die Aktivisten den Kleidungsstil bunt... Nee, was? Moment. Ach so. Nee, dass sie nicht bunt aussehen sollen, sondern den Kleidungsstil von Kundgebung zu Kundgebung wechseln und vor Zivilpolizistinnen sich in Acht nehmen. Und so. Also schon professioneller Laden da. Bepöbelt die Anwesenden oder anreisenden AfDlerInnen so gut ihr könnt bei den Kundgebungen. Aufruf zur Beleidigung. Schöne Sache, das. In die Media. Ja, so wird es dann aber auch, ne? So wird es dann vielfach auch gemacht. Demokratie bedeutet übrigens, dass man sich mit abweichenden Meinungen zivilisiert auseinandersetzt, liebe Antifa. Das bedeutet Demokratie. Und nicht sich solidarisieren mit Berliner Clans. Weil, weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, in Neukölln, glaube ich, ist der gesamte Fuhrpark des Ordnungsamtes abgefackelt. Spitze Zungen vermuten dahinter halt die arabischen Clans, die nach einigen ja, so Symbolaktionen nenne ich sie bisher mal. Ich hoffe, dass das weitergeht, aber bisher sind es für mich Symbolaktionen, dass die dann wohl mal zeigen wollten, dass sie halt auch können, wenn der Staat kann. Ja, vor allem doch eine ganze Menge Autos beschlagnahmt, meine ich, ne? So nach dem Motto, irgendwie ist, ja, ja. Wir fahren nicht Auto, oder wir fahren nicht Auto, da fahrt ihr auch nicht Auto oder so. Das ist so. Also, als wenn die Scheiße noch nicht schlimm genug wäre, weil ihr könnt ja selber mal kurz überschlagen, wie viel Steuergeld da gerade verbrannt ist. Ja. Wenn das nicht noch nicht schlimm genug wäre, kommen jetzt die Linksextremen und sagen, ja, das ist gut, weil Ordnungsamt ist voll Repression und wir sind doch hier in Berlin und da gibt es keine Repression und kommen so, wir gegen die Riga. Machen wir eine Polizeistation, da haben sie 3 oder 4 große Polizeiautos kaputt gemacht. Also auch abgefackelt, richtig. Mhm. Ja. Das ist in Berlin ja normal. Ja, ich weiß nicht, ist auch ein terroristischer Anschlag in den Staat, ne? Schon hart. Boah, in Berlin nicht. In Berlin ist es. Berlin nicht. Aber ja, sehen, ja. Da, so sucht man sich halt aber auch die Leute, mit denen man sich ins Bett legt. Halt, ne? Wenn man sich solidarisiert mit Berliner Clans, dann muss man auch die gleiche Konsequenz irgendwie. Also muss man die Konsequenz dieses Handelns auch tragen. Finde ich, wird nicht passieren, weil das ist ja Berlin, da sagt der Bürgermeister, aber denn, das sind halt so ein paar freche Jungs. Das ist doch normal. Und dann ist es wahrscheinlich wieder gut, aber ja. Man soll ja die Hoffnung nie verlieren, ne? Jetzt kommt es aber hier, alle meine Artikel am Stück. Was ist Staatsfaschisierung? Das habe ich mich auch gefragt, als ich die Überschrift gelesen habe. Was ist Zwecksismus? Ja, was ist Zwecksismus? Oh Gott, ja. In den jetzigen Polizeigesetzen und eine immer weiter zugespitzte Diskussion um mehr staatliche Kontrolle drückt sich eine strukturelle Staatsfaschisierung aus. Sonderrechte erlauben es nun, bereits präventiv gegen unerwünschtes Verhalten strafrechtlich vorzugehen. Es reicht allein die drohende Gefahr, um mit technischen Mitteln der Zeit Menschen zu überwachen oder zu verhaften. Ja, könnt ihr euch entscheiden, Linke. Entweder ihr schreit immer weiter, dass ihr verbal misshandelt werdet im Internet und fordert, dass alles irgendwie mit Strafen und Überwachung geregelt wird, oder ihr lasst das. Aber ihr könnt nicht auf der einen Seite behaupten, alle ihr sagt Straftaten, ihr sagt Nazi-Sachen, ne? Aber dann hinterher über die Gesetze weinen, die da draus geschmiedet werden aus der Munition, die ihr der Politik liefert. Ja, der Grundtenor ist ja gegen die neuen Polizeigesetze, die ja dem BKA-Gesetz entspringen. Da haben wir Sonderstreams zu gemacht und sehr viel schon drüber gemacht. Ja. Also wir sind ja auch dagegen, generell. Ja. Normalerweise rufen sie ja immer nach dem starken Staat und nach der Polizei und nach extrem repressiven Maßnahmen, die sie normalerweise ablehnen würden, wenn es ihnen gerade in den Kram passt. Hast du genau richtig dargestellt. Die Faschisierung, die hier gemeint ist, ist eine Entwicklung, die ohne das Schreckbild einer fahnenschwingenden Nazi-Partei auskommt. Die Staatsfaschisierung funktioniert ohne jeden Bruch in der bürgerlichen Gesellschaft von SPD und CDU. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Worin drückt die sich denn aus? Naja, die Gewalt, die du jeden Tag erlebst. Polizisten, die dich kontrollieren oder die dich wegtragen, wenn du dich vor eine AfD-Kundgebung setzt oder so. Das ist faschistisch. Ist das klar? Ja, das ist eben genau das total falsche Beispiel, weil an sich geht es ja um so Sachen wie zusätzliche Datenbanken über Bürger. Für Kriminelle, aber auch nicht Kriminelle und welche Rückschlüsse daraus geschlossen werden können. Ja, und natürlich gefällt das den Leuten nicht, weil wenn man auf Demonstrationen ist, zum Beispiel gegen die Atomkraftwerke oder sowas, da wird man dann ja in solchen Listen auch eingetragen. Und da kann man sich tatsächlich auch fragen, ist das so in Ordnung, dass das so gemacht wird? Aber die beschweren sich halt, wie gesagt, nur darüber, wenn es sie selber betrifft, und ansonsten fordern sie viel drakonische Maßnahmen gegenüber ihren eigenen politischen Gegnern. Nicht gut. Hier möchte ich mal eine positive Leseempfehlung aussprechen. What is this thing you call social justice? Da geht es darum, dass Star Trek Discovery, die neue Serie, ja für sich in Anspruch nimmt irgendwie. den wahren Geist von Star Trek und den wahren Geist von Social Justice zu vereinen. Und hier hat sich Barrett Wilson die Zeit genommen, um mit Beispielen aus den vorhergehenden Serien, Next Generation, Original Series etc., zu zeigen, dass Star Trek noch nie so eine Drohnengesellschaft im Kopf hatte, wo alle das Gleiche denken. Und es gibt zum Beispiel diese Geschichte, wo wo so eine Admiral, wie heißt sie, die Admiral Sati auf die Enterprise kommt und dann soll da jemand ein Verräter sein und dann gibt es so eine Moral Panic und auch Worf glaubt dann dieser Frau und so. Und erst Picard muss ihm halt, also Picard interveniert dann irgendwann bei diesem Prozess, obwohl er das nicht dürfte und sagt dann, so läuft es nicht und das ist eine Moral Panic und das ist ganz schrecklich. Und erst dann merkt Worf halt, dass er auch dieser Frau auf den Leim gegangen ist. Und dann sagt, dann hält er dann eine Rede, Picard, und sagt halt, with the first link, the chain is forged. The first speech censored. The first thought forbidden. The first freedom denied. Chains us all irrevocably. Also das ist natürlich eigentlich das Bekenntnis dafür, dass das Social Justice und Star Wars so nicht zusammenpassen. Und ja, es ist sehr schön zu lesen, wenn man Star Trek mag. Und oder halt, dass sich das, die ganze Social Justice-Bewegung, ich interpretiere jetzt sehr viel rein, aber sich einfach von der ursprünglichen Idee oder der Idee, von der viele Leute denken, dass sie immer noch vertreten würde, halt sehr weit entfernt hat. Ja, weil die Grundideologie ist ja die gleiche. Ne? Wenn, also quasi, man muss aufpassen, dass man nicht kleine Schritte in die falsche Richtung macht, weil es dann ganz schnell gehen kann. Aber wie wir es ja gerade bei der Polizeigesetzgebung gemacht haben, sehen die das ja auch auf zwei total verschiedene Wege. Einerseits, was es sie betrifft, andererseits, was es andere Leute betrifft. Also, ja. Aber die Social Justice Bewegung kommt doch in Star Trek vor, die Borg. Also, ich verstehe gar nicht. Also, es sind die Borg. Also darauf geht er auch ein. Okay. Mr. Worf, villains who twirl their moustaches are easy to spot. Those who clothe themselves in good deeds are well camouflaged. Vigilance, Mr. Worf, that is the price we have to continually pay. Was? Nein. Ja, sehr gut. Ja, ich befürchte aber, dass Picard ist ja jetzt auch dran zum Vogue werden. Da soll es jetzt eine neue Serie geben, wo es um ihn geht und wo seine Männlichkeit dann wahrscheinlich da dekonstruiert wird oder so. Das kann ich mir bei Patrick Stewart eigentlich nicht vorstellen, aber warten wir es ab. Ja, ich denke mal schon. Ich kann mir schon einiges bei dem vorstellen. Ja. Aber der Punkt ist ja der, dass in The Next Generation haben die das ja eigentlich schon gemacht, wenn du gerade sagst, seine Männlichkeit dekonstruiert. Ja, das haben die in The Next Generation doch gemacht, wenn man sich da so, wenn man die Serie gesehen hat und sich so daran erinnert, was der so an der Akademie erlebt hat und sowas, das haben die doch alles aufgearbeitet. Ja, auf stimmt. Eine gute Art und Weise, so könnten die das halt gar nicht mehr. Ja, aber ich meine, dass sie wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, dann nochmal richtig runter machen wollen oder so. Weil ich meine, der gute Mann ist halt auch überzeugter Feminist, das liegt größtenteils daran, weil sein Vater halt richtig richtiger Schweinehund war, der halt die alle geprügelt hat und so. Naja, auf der anderen Seite ist er aber, glaube ich, auch sich auch bewusst, dass Picard umkrempeln nicht seinen Nachlass als Schauspieler guttun würde und B, auch den Leuten nicht gefallen würde. Und wenn er ein bisschen aufpasst, merkt er auch die Befindlichkeiten von Fandoms und dann vielleicht nutzt er seinen Einfluss. Ich hoffe, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht gibt es ja auch ein positives Beispiel, so wie bei The Orville. Ich glaube da nicht dran, aber gut. Auf jeden Fall diese neue Serie, ich gucke die ja nicht mehr. Ich habe mir die ersten paar Folgen angeguckt von der ersten Staffel. Und nach allem, was ich gehört habe, ist es aber immer noch so, dass sich das alles nur um die schwarze Frau irgendwie dreht und alle anderen quasi nur Statisten sind. Und das alleine ist ja schon kein Star Trek mehr. Weil Star Trek war ja immer ein Ensemble. Es geht immer nur um die eine Person. Ja. Es gab jetzt, die zweite Staffel hat angefangen und in der ersten Folge kommt ein neuer Captain Pike. Also jemand, den man auch wirklich aus dem normalen Star Trek kennt. Und der benimmt sich auch wie Captain Pike. Da habe ich einen Funken von Hoffnung gehabt und die erste Folge ist sogar ganz gut geworden. Mit Einschränkungen. Aber die zweite Folge war schon so enttäuschend. Also leider. Einfach Orbel gucken und nicht nach hinten gucken. In der Frage, wo das reinpasst oder nicht reinpasst, haben sie auf jeden Fall ganz schön viele Barrieren gebrochen in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Ja, das ist halt. Hier haben wir eine Tweet-Chain, die interessant ist. Und zwar geht es hier darum, dass die Werte, die die SJW-Fraktion vertritt, in den USA dabei sind, auf die linke Mehrheit sich zu projizieren. Das heißt, von einer kleinen, lauten Minderheit, die die sehr laut ist und sich daneben benimmt, zu sehr viele Menschen nehmen die Werte langsam an. Die Frage ist natürlich, inwieweit das Stockholm-Syndrom ist, weil ja SJWs ihre Werte nach außen projizieren und die ganze Zeit als Gedankenpolizei rumrennen, um ihre Werte bei anderen Menschen durchzudrücken. Also da ist dann die Frage, wie viele Menschen denn das Kool-Aid richtig getrunken haben und wie viele nur so tun, als ob sie Kool-Aid trinken, weil eben, ja, Stockholm Syndrom kommt auch noch dazu. Also es ist alles nicht so klar. Ich werde mir auf jeden Fall die verlinkten Studien aus der Tweet-Chain ein bisschen genauer angucken, um da das besser abschätzen zu können. Aber nach der Tweet-Chain sieht es so aus, dass der Kulturkampf in den USA danach aussieht, als ob der jetzt nicht unbedingt gewonnen wird. Also dieses Hahaha, SJWs are over und so, dieses ich habe so viel SJW-Content gesehen, dass ich es nicht mehr hören kann. Das Problem ist, die sind immer noch da und ich kann auch verstehen, dass das Thema irgendwann mal Ermüdungserscheinungen hat, aber an sich ist sozusagen die Opposition nicht stark genug und die Werte der kleinen Minderheit, die werden derzeit der Mehrheit schmackhaft gemacht. Und die Tweet-Chain tut es halt mit Umfragen und Statistiken halt erklären, warum der Kulturkampf am Verlieren ist innerhalb der USA. Das ist ja nicht so eine schöne News und ich hoffe, dass, wenn ich mir die Quellen genauer angucke, ich feststellen muss, dass das Alarmismus ist, aber ja. Jugendschutz und so, da kann natürlich auch kaum jemand Nein sagen, so wenn es um Jugend- oder Kinderschutz geht. Ist klar. Also ich sage direkt, also die ganze Theorie ist absoluter Blödsinn. Und warum das so Blödsinn ist, habe ich hier in der Sendung auch schon gezeigt. Und da habe ich nämlich einmal das amerikanische politische Spektrum gezeigt, einmal die Republikaner und einmal die Demokraten, wie sich die Kurve über das Spektrum von extrem links bis zu moderat links von einer Zentrierung im moderaten Bereich immer weiter abgeflacht hat. Ja, dass quasi das gesamte Spektrum der Demokraten vertreten ist. Und dass keine, also zum Beispiel irgendwelche fiskalkonservativen Demokraten oder halt irgendwelche extremen SJW-Demokraten. Ja, die haben alle ungefähr die gleiche Anzahl und keiner ist dominant. Deswegen ist die Theorie von dem auch total Blödsinn, weil hier reden wir ja auch nur von den demokratischen Wählern und nicht von der ganzen anderen Hälfte der Bevölkerung, die Republikaner sind. Also was auf, der sich dazu da auch fantasiert, also, bitte sehr. Fantasiert, ich weiß nicht. Also der hat ordentliche Daten dazu gepackt. Das ist nicht nur ein Hot Take. Also, aber da müssen wir uns mal hinhocken und ordentlich recherchieren, um sozusagen herauszufinden, wie das Fieberthermometer aussieht. Weil als ich die Tweet-Chain gesehen habe, dachte ich mir, na, super tolle negative News. N1. Also ich habe aber auch schon konträre Sachen gehört und mehr Recherche. Aber alle Trends, die ich beobachtet habe, die gehen genau in eine ganz andere Richtung als das. Ich habe gute Nachrichten. Es gibt nämlich jetzt Queer-Feminismus für alle. Hallo? Ich würde mal sagen, dass der Feminismus als zentrale Säule wohl der Social Justice Warrior nicht so eine riesige Zustimmung hat. Meines Wissens sind die Umfragen in der Regel unter 20%. Ja, aber trotzdem zahlt jetzt auch deine Fernsehgebühr für ein Format auf Funk, das vom Missy Magazin verantwortet wird und zwar nicht von irgendwem, sondern von der Softie-Redakteurin Hengame Yaruihara. Das Format gibt Leuten, die sich noch nicht mit Queer-Feminismus beschäftigt haben, einen Eindruck und macht Lust darauf, sich damit zu beschäftigen. Wie soll das gehen? Super. Wie soll das gehen? Ich meine, Ich meine, du kannst vielleicht jemanden fürs Briefmarken sammeln erwärmen oder für. Ne, ich glaube, das stelle ich mir schwieriger vor heutzutage. Ja, heutzutage vielleicht, aber es wird wahrscheinlich. Ich lese doch auch nichts über Glutenunverträglichkeit und sag dann, wow, das finde ich interessant, das muss ich recherchieren. Wenn ich nicht Gluten möchte ich haben. So ja, die haben es ja halt mittlerweile, ich meine, ein Geschlecht hat ja nun jeder. Und die haben es ja mittlerweile schon so weit irgendwie gebracht mit diesem ganzen Kram, dass das alles so vage ist, dass ja quasi jeder irgendwo in irgendeiner Sache jetzt vielleicht nicht unbedingt seinem Geschlechterstereotyp entspricht. Und da kannst du dann halt so einen Ansatz irgendwie zu machen, so ja, das ist wegen der Queerness oder so. Ne? Also ich meine, da gibt es bestimmt genug Leute, die man damit locken kann mit diesem ganzen Kram. Wenn man das nur vage genug hält und irgendwie den Leuten das Gefühl gibt, dass sie damit dann die ganze Welt verstanden und erklärt haben, was ja bei diesem Kram relativ gut funktioniert. Und auch rechts dieser Kasten, Schwerpunkt Sexualitäten und Gender, ganz kleines Stück hoch, dann sieht man ihn ganz. LGBTQIA gibt es auf der ganzen Welt. Feminismus ist längst nicht mehr nur Frauensache. Trotzdem leben nicht alle Menschen unter den gleichen Bedingungen. Was ist denn das für ein Satz? Weil's LGBTQIA und Feminismus nicht mehr nur Frauensache, müssten eigentlich jetzt alle schon unter gleichen Bedingungen leben, oder was? Ist das ein Hängemesatz? Ich glaube schon. Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Weil, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und ist Queer-Feminismus sowas wie Harry Potter, wo dann echt irgendwie plopp, auf einmal sind alle Menschen Freunde und alle leben unter den gleichen Bedingungen. Es regnet überall zur gleichen Zeit. Es ist überall gleich warm oder kalt. Die essen alle das Gleiche zu Abend, ob sie es mögen oder nicht. Alle leben unter gleichen Bedingungen. Wie irrsinnig ist dieser Anspruch? Hengame. Fernsehgebühren für Hengame. Und dann gleich noch die beiden hinterher. 5 Fragen an jungen Feministen im Stern SJW Jugendableger Neon. Okay. Und diese beiden Grinsekatzen, ich weiß nicht, ob die Zuschauer die auch sehen können, sagen, das Ende des Patriarchats kann es nur geben, wenn wir Männer in die Debatte mit einbeziehen. Da ein Aktivistenduo aus Berlin. Das kann man sich so nicht ausdenken, das ist total irre. Ja. Das ist im 100 Jahre Frauenwahlrecht Schwerpunkt von Neon erschienen. Und sie fragen diese Männer dann natürlich als allererstes 100 Jahre Frauenwahlrecht, warum braucht es denn dann immer noch Feministen? Feminismus ist eine Notwendigkeit. Solange die Gesellschaft Frauen und Männer einen unterschiedlichen Wert zumisst und sie entsprechend unterschiedlich behandelt. Schauen wir uns um, so sehen wir, dass wir noch in so einer Gesellschaft leben. Schülerinnen, die in den Physikleistungskurs wollen, wird stattdessen der Kunst-LK empfohlen. Was? Was? Lebt ihr 1973? Oder ich meine. Ja, mitten im Leben, die beiden, ja. Junge Frauen haben regelmäßig mit sexualisierten Sprüchen und Witzen zu tun. Wow. Machen die ein Startup zusammen oder so? Versuchen die da ein Geschäft auszumachen oder wie ist das? Ich glaube schon, ja. Berufstätige Frauen verdienen natürlich weniger für die gleiche Arbeit als ihre männlichen Kollegen. Eine von 3 Frauen erfährt im Leben sexuelle Belästigung. Hier haben wir wieder die Zahlen aus dem EU-Untersuchungsding, wo Schubsen auf dem Schulhof zusammen mit sexueller Belästigung eingruppiert wurde. So kommt es zu der Zahl. Dafür braucht es weiterhin Feministinnen und Feministen, also Menschen, die sich für Chancengleichheit und Gerechtigkeit der Geschlechter einsetzen. Wofür brennt ihr besonders und warum? Feminismus ist ein super spannendes Thema. Ja, die feministische Szene ist auch voll von tollen Menschen, die an Gerechtigkeit glauben und sich dafür einsetzen. Neben dem Beruf oder Studium, einfach weil es richtig ist, haben die jahrelang umsonst Thread um Thread geschrieben. Also das war jetzt nicht wörtlich herauszitiert, aber das macht Spaß, ist aber nicht immer ganz so leicht. Wir sind überzeugt, dass Geschlechtergerechtigkeit erst dann möglich wird, wenn die große Mehrheit der Gesellschaft an einem Strang zieht und ein geteiltes Verständnis von den Vorteilen und der Notwendigkeit einer gerechten Welt hat. Die Inklusion von Männern in den Feminismus ist also ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zum Ende des Patriarchats. Und dann werden natürlich MeToo, Aufschrei und ausnahmslos die drei Hashtags so behandelt, als wären sie wichtig gewesen. Dann wird völlig unkritisch erzählt, wie toll der Women's March ist, als würde es Linda Sazur nicht geben. Dann wird mal eben Pierre Bourdieu bemüht und das Ende der menschlichen Herrschaft wird lange dauern und braucht die gemeinsamen Anstrengungen der ganzen Gesellschaft. Oh Gott, oh Gott. Ja. So, junge Feministen aus Berlin. Schön nachgeplappert. Ja, die FDP und die Frauenquote geht in die nächste Runde, weil jetzt nämlich diese Woche die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sich für eine Frauenquote ausgesprochen hat und dieser Artikel hier in der Welt ist einfach nochmal ja, so verschiedene Leute kommen da halt zu Wort aus der FDP und außer Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist eigentlich niemand so richtig der Meinung, dass man das braucht. Und ja, was halt eben auffällt, sind mal wieder diese üblichen, ich nenne es eigentlich mal Binsenweisheiten, irgendwie sowas wie, ja, die Männer trauen sich halt alles irgendwie zu und die haben ja so gute Netzwerke und wir brauchen eigentlich auch Netzwerke und so ein Kram halt, ne? Das, was man ja andauernd überall eigentlich erzählt gekriegt, obwohl ich das auch viel halt für Projektionen halte und nicht unbedingt der Meinung bin, dass das wirklich so ist, aber einfach nur, weil die Frauen gerne irgendwie unter sich da alles ausmachen, denken sie dann irgendwie so, dass die Männer das auch machen oder so. So kommt mir das eher so ein bisschen vor. Aber ja, mal gucken, was das der ganze Nummer wird. Die weisen ja hier auch wieder darauf hin, dass es bei der FDP ja so ein Gremium gibt, wo man sich da gerade drüber Gedanken macht, über solche Dinge. Aber das gibt es jetzt schon seit über einem Jahr und ja, ich denke mal, wenn das rauskommt, wird es halt auch irgendwie wieder heißen, wir haben zu wenig Frauen und wir müssen unsere Strukturen überdenken oder irgend so ein Kram, irgendwas Allgemeines wird dabei rauskommen, was niemanden zu irgendwas verpflichtet und dann ist es fertig damit. Also, und dann werden sie irgendwas machen und hinterher feststellen, dass es auch alles nichts bringt, weil im Endeffekt es ist ja jetzt schon so, dass die Leute sich frei entscheiden können, ob sie da irgendwie mitmachen wollen oder nicht. Und deswegen ist auch meine Meinung, jede Anzahl von Leuten, wenn man da sich das selber entscheiden kann, die dann sich dafür entscheiden, ist die richtige Anzahl. Und da gibt es nicht zu wenig oder zu viel oder so. Und ja, soll sich nicht so anstellen. Ja, ich habe gesagt, das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Irgendwie scheinen sie das zu wollen, ne? Also die Leuthäuser-Schnarrenberger, die ist ja wahrscheinlich auch beeinflusst irgendwie. Ja gut, die ist ja jetzt die Chefin von dem Think Tank halt, ne, von der Naumann-Stiftung und da hat man halt den ganzen Tag nichts zu tun, außer sich irgendwelchen Kram zu überlegen, wie die Welt besser werden sollte. Und das ist ja auch irgendwie ein Schwerpunkt von denen. Ja. Und sie meint halt auch so, dass sie ja quasi die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht mehr geworden ist über die Jahre mit dem Frauenanteil in der FDP. Und die anderen Leute wären halt idealistisch, wie sie sagt, so, die würden dann noch dran glauben, dass sich da was ändert. Und ja, also ich meine, im Endeffekt wird sich da auch nichts dran ändern. Da können sie auch so viele Quoten machen, wie sie wollen. Das wird auch nicht dafür sorgen, dass es mehr wird. Also das hat man ja bei SPD auch gesehen, wo man mich da aber immer wieder belehren will, von wegen, ja, SPD ist ja ganz was anderes und die SPD hat ja so viele Mitglieder verloren wegen den Hartz-Reformen und so. Und das wäre ja der Grund, warum da weniger Frauen jetzt Mitglied sind und nicht wegen den Quoten und dem Kram. Aber ja, auf der anderen Seite sind es auch nicht mehr geworden, ne? Also, ja. Hier habe ich mal wieder was aus dem Niedersächsischen Landtag. Geht es um die Gendersprech? Ach, das war nur in Hannover, nee, das war Hannover, ja. Da kommen wir auch gleich noch zu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich kann auch für die Freien Demokraten sagen, dass wir auch den sozialdemokratischen Frauen sehr dankbar sind, die das damals umgesetzt haben, dass wir jetzt die Chance haben zu wählen. Und wir hatten ja damals, organisiert von Tela Wernstedt, auch eine schöne Veranstaltung zu dem Thema, wo wir das auch historisch aufgearbeitet haben. Und ich finde, da profitieren wir alle noch von. Im Rückblick gab es jetzt relativ viele Fernsehsendungen, die auch mal in die BRD der 60er geblickt haben. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Ausschnitt aus der Tagesschau damals gesehen haben. Ging es auch ums Frauenwahlrecht. Da gab es dann Äußerungen, Frauen gehören an den Topf. Und das wäre ja total nett, wenn die jetzt das Wahlrecht bekommen würden, weil sie würden ja sowieso immer verlieren gegen die Männer. Und deswegen wäre das ja eine große Gnade, dass sie das jetzt bekommen könnten. Ja, also sowas haben wir auch regelmäßig mal wieder hier irgendwie gehabt. Und auch das, was in den letzten Tagen jetzt irgendwie medial rausgekommen ist zu diesem Thema Frauenwahlrecht, fand ich alles unmöglich. Fand ich alles richtig einseitig, richtig die Hälfte ausgeblendet. Dann immer wieder diese ganzen Bezüge auf die Suffragettes irgendwie aus England und Amerika und so ein Kram, alles irgendwie in einen Topf geworfen, weil es hat ja irgendwie alles mit allem zu tun. Und natürlich in Deutschland halt eben auch komplette Ausblendung von dieser besonderen historischen Situation, dass Deutschland eine Demokratie geworden ist und dann die Leute wählen durften und dann halt eben auch die ganzen Männer, die da alle wählen durften, vorher nicht wählen durften, nicht mit einer Silbe erwähnt irgendwo in irgendeinem Zusammenhang. Ja, und das ist mir spannend, oder nee, das fand ich auch. Ja. Und nicht zu vergessen, viele frauenpolitische Errungenschaften, auch Anfang der 90er war Vergewaltigung in der Ehe eben noch nicht strafbar. Also das heißt, wir bewegen uns noch gar nicht in so einem Feld, was historischen großen Zeitraum abbildet. Ja, und deswegen habe ich das... Deswegen habe ich das hier auch nochmal zeigen wollen, weil das ist auch so ein Evergreen halt von denen. Das ist einfach schon so auf Platte irgendwie drauf. Das muss man alles immer abspielen. Und dieses ganze Framing als irgendwie ein historischer Bogen, der da irgendwie sich da ergibt, und das hat auch, ist auch alles, irgendwie hat alles miteinander zu tun, so, ne? Als ob das irgendwie nicht Themen für sich irgendwie wären, und bei dieser Vergewaltigungssache in der Ehe, das ist ja auch eigentlich so reine Semantikfrage gewesen, dass man halt eben das nicht Vergewaltigung nennen wollte. Aber die Behauptung, das wäre alles irgendwie erlaubt gewesen und gewollt gewesen oder so, ist halt eben auch falsch. Also ist eindeutig falsch. Es ist nicht straffrei gewesen, irgendwie seine Frau zu nötigen, nur weil man das nicht Vergewaltigung nennen durfte. Also. Und da sollten wir auch immer drüber nachdenken, dass viele Errungenschaften noch gar nicht so alt sind, die wir tatsächlich haben. Ich würde gerne zwei Themen beleuchten zu dem Thema Paritätgesetz. Zum einen würde ich gerne auf die Parlamentsarbeit eingehen, die wir im Prinzip auch hier haben. Ich erinnere an Ihre Kollegin Katrin Bahlmann. Ich finde, Politik ist in dem sind viele Termine und viele Ausschusssitzungen und auch die Parlamentssachen sind nicht familienfreundlich und auch nicht freundlich für Frauen, die es machen können. Wir haben. Ja, der Tag hat 24 Stunden. Ja, warum nicht jetzt? Na, also ich, das ist halt auch so ein Ding irgendwie, also ja, man hat halt andere. Ob sie stillen muss? Nee, wohl nicht, wa? Man hat halt andere Verpflichtungen, was meinst du? Ja, ob sie stillen muss oder was ist denn das Problem jetzt? Warum sie keine Zeit hat, so ungefähr? Ja, das mit dem Stillen kommt auch gleich noch. Zum Stillen kommen wir auch gleich noch, aber ja. Ja, ich meine. Ja, es gibt halt so, dass du mal erzählt, dass du irgendwie so ein Parteitag war und dann hast du zwischendurch nach der Rede oder so, musst du dann raus, musst du ihr Baby stillen und Brust geben oder was, und ja, es geht alles auch, ne? Also klar ist das dann ein bisschen vielleicht umständlich für viele und zu umständlich auch, verstehe ich auch. Aber irgendwie, dass alle irgendwie so den Arsch gepimpert kriegen müssten, sehe ich auch nicht so richtig ein. Die Männer haben doch auch Familie. Im Vorfeld ein bisschen recherchiert, was es denn in anderen Parlamenten so gibt, weil ich einfach finde, wir haben noch ganz viele Aufgaben überhaupt nicht gelöst. Bevor wir uns mit der paritätischen Besetzung beschäftigen, haben wir noch ganz viele Hausaufgaben, die wir eigentlich machen müssten. In England gibt es zum Beispiel eine neue Regelung, da können stillende Mütter später abstimmen. Das heißt, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, sie können in dem Moment nicht abstimmen, sie können raus. Es gibt ja auch nicht die Möglichkeit einer Elternzeit. Es gibt auch Parteien in sich, haben unfreundliche Sitzungen für Familien. Also wir haben noch ganz viele Aufgaben einfach gar nicht erledigt, die wir... Ja, nicht die Möglichkeit einer Elternzeit. Das liegt halt daran, weil dieses politische Mandat halt kein normaler Job ist. Also früher hat man halt seine Kinder zu Hause gehabt und die Arbeit woanders und hat nicht, ich meine, ich bringe da auch meinen Hund nicht mit in den Bundestag oder so. Also, außerdem müssen alle Leute ihren Kindergarten betreuen lassen. Was ist denn, ja, warum eben, also, über den ist das dann schlimm oder was? Und die Leute, die in solchen Gremien sind, die verdienen ja auch normalerweise so, dass sie sich das eher leisten können als jemand, der jeden Markt zweimal umdrehen muss. Ja, das mit der Elternzeit, also es liegt auf jeden Fall daran, weil halt eben so ein politisches Mandat kein Job ist. Das ist halt nicht, nicht einfach nur ein Beruf, so wie ein normaler Beruf halt. Und Selbstständiger oder so hat ja auch keine Elternzeit. Es ist einfach, man muss nochmal Verhältnismäßigkeiten sehen. Das ist wie mit den schwangeren Uniformen bei der Bundeswehr. Irgendwo hört es halt auf, Sinn zu machen. Ja? Diese Integration von allem in alles. Ich weiß nicht. Erledigen könnten. Und da müssen wir einfach rangehen, wenn wir tatsächlich mehr Beteiligung von Frauen wollten. Und da ist eine ganze Menge möglich. Die einzige Partei, die es ja wirklich für sich verinnerlicht hat, die haben das wahrscheinlich mit der Muttermilch aufgesogen, das sind die Grünen. Die anderen, wo ich natürlich uns auch dazu zähle, wir hat aber auch, aber ist das wirklich auch prozentual, sind die Grünen die einzigen, die es wirklich auch durch ihre ganzen Listen durchziehen in dem Sinne. Sie sehen ja, aber und Sie haben die Problematik ja auch. Beziehen Sie alle einen grünen Strang in der Beziehung, ne? Ja, das ist wunderschön, ne? Also ich meine, ja. Aber gut, ich habe auch schon von genug Leuten der FDP gehört, die das durchaus gemerkt haben, dass das mit der Demokratie bei den Grünen ein bisschen hapert, wenn man irgendwie sagt, so eine Rednerliste, die wird geschlossen, wenn keine Frauen mehr da sind, die was zu sagen haben, egal ob da noch 5 Männer stehen, die was zu sagen haben zum Thema, ne, diese Sachen, das hatten wir ja hier auch schon. Das ist nicht okay. So, das geht die, nicht. Wie die Göring Eckert zur Vorsitzende gewählt wurde oder so, als einzige Kandidatin. Und mit einer Frau als Zwangsvorsitzende oder so, ja. Ja, also die Dame hört sich so an, als ob sie in der Grünen Partei wahrscheinlich besser aufgehoben wäre. Was macht sie denn da? Tja, das musst du sie mal fragen. Das Erbe der Eltern fortführen vielleicht. Naja, das ist halt dieses Ding. Ja, also die Leute finden, irgendwelche Frauen finden es natürlich gut, wenn es für die Frauen irgendwie Vorteile bringt. Weil das andere brauchen sie sich ja nicht angucken. Das finde ich ja auch mal so lustig im Zusammenhang mit diesen ganzen Sachen, dass man den Männern zwar vorwirft, ne, die würden ja die Frauen immer außer Acht lassen und so weiter, sich quasi nur um ihre Sachen kümmern. Und das ist halt auch meistens noch so ein klarer Fall von Projektion, weil die das nämlich selber immer machen, wenn sie sich selber hinstellen und sagen so, wir machen das einfach nein, heißt nein, wir schieben einfach Strafrecht schief und so, das ist doch alles egal, bei uns betrifft es ja nicht. Wir sind ja nur diejenigen, die davon was haben, wir sind nicht die Leidtragenden und von daher können wir es auch alles machen. Angesprochen, es gibt das Problem mit den Direktwahlkreisen, es gibt die Listen, die aufgestellt werden müssten. Das Problem mit den Direktwahlkreisen, ja, dass man die Direktwahlkreise, da gibt es halt nur einen Kandidaten. Na, also das, was sie jetzt irgendwie mal mit ihren Paritätsgesetzen, ist ja dieses Ding, dass man jetzt bei den Listen von den Parteien, wo das ja dann nach Reihenfolge geht, wenn die entsprechende Prozentzahl bekommen von Zweitstimmen, dass man da dann immer sagt, es ist immer abwechselnd ein Mann und eine Frau. Aber bei direkt... Haben die ja in Brandenburg jetzt beschlossen, ne? Nee, ist glaube ich noch nicht beschlossen, aber wollen sie auf jeden Fall. Aber es würde bedeuten, dass die Direktmandate dann wegfallen zum großen Teil, oder wie? Naja, die Direktmandate sind ja, da gibt es ja nur einen pro Wahlkreis. Und da müsste man das ja, jetzt ja quasi auf 2 erhöhen, damit man immer 2 nehmen kann. Also, ja, oder man müsste es abschaffen, eins von beiden. Listen, die aufgestellt werden müssten. Wir haben uns als FDP ja auch Gedanken darüber gemacht, wie wir mehr Frauen in die Partei bekommen. Wir sind aber auch den verfassungsrechtlichen Bedenken nicht abgeneigt zu sagen, wir haben Listenaufstellung innerhalb von Parteien. Das heißt, da gibt es Menschen, die gehen zu Wahlversammlungen und lassen sich aufstellen. Wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass, wenn der Wähler unsere Partei nicht mehr wählen möchte, weil er findet, wir haben keine paritätische Besetzung oder wir haben zu wenig Frauen drin, dann ist es Aufgabe der Wähler, das zu entscheiden. Unsere Aufgabe als Partei ist es tatsächlich, sich Instrumente zu überlegen, wie man damit umgeht und mehr Frauen in die Politik eben bekommt. Und ich finde, da ist... Ja gut, an der Stelle ist sie dann natürlich nicht mehr auf der grünen Schiene, weil die sind natürlich für den Paritätskram. Aber die Annahme, dass jemand eine Partei nicht wählt, weil er zu wenige mit einem, weiß ich nicht, was zwischen den Beinen sind, ist schon komisch, oder? Ja, es gibt bestimmt genug Frauen, die das machen. Ja? Also Frauen gibt es ja bestimmt, die das deswegen machen. Aber Sicherlich keine Mehrheit, weil wenn man sich die Mehrheiten ja anguckt, gut, das ist natürlich nur hochgerechnet, weil bei den Bundestagswahlen wird ja nur in sogenannten repräsentativen Wahlbezirken nachgeschaut, welche Geschlechter jetzt wie wählen, und das wird dann hochgerechnet auf die allgemeine Bevölkerung. Von daher ist es natürlich alles so ein bisschen, ja, man weiß es halt nicht genau, ob das wirklich jetzt so ist, dieser Split, aber nach diesem, die Zahlen vom Bundeswahlleiter gibt es ja immer nach den Bundestagswahlen, und da ist es ja so, dass die CDU und die Konservativen halt am meisten gewählt werden von den Frauen in Deutschland. Und 2013 war es ja sogar so, dass, wenn jetzt nur Frauen abgestimmt hätten, die CDU sogar eine absolute Mehrheit gehabt hätte im Bundestag, so wie er sich dann konstituiert hat. Also dann hättest du halt eine alleinige CDU-CSU-Regierung gehabt. Da ist noch lange nicht auch bei allen anderen Parteien das Ende der Fahnenstange erreicht von den Dingen, die man machen kann. Und deswegen bin ich dagegen, jetzt auch über Paritätgesetzgebung zu sprechen. Wir können uns ja mal angucken, wo das herkommt aus Frankreich. Im Jahr 2000 hatte die französische Nationalversammlung nur 11% Frauen, in der Wahl davor 5%. Parität führt nicht automatisch zu einer paritätischen Besetzung. Die haben jetzt 38,6% Frauen drin. Und das haben sie im Prinzip nur geschafft, weil Macron mit 47% Frauen eingezogen ist. Und die zahlen ja auch, es gibt diese Möglichkeit eines Ablasshandels. Das heißt, wenn man tatsächlich nicht die Frauen findet, die, dann kann man eben Geld dafür bezahlen. Also ich finde nicht, dass eine Gesetz. Das ist eine ekelhafte Unterziehung. Ja. Ah, Geld bezahlen wegen Frau. Oh Gott. Ablasshandel. Ein Ablasshandel. Ablasshandel. Ja, Zunge zergehen lassen. Ein Ablasshandel. Jetzt wird das auch so gerne. Ja. Für die feministischen Sünden. Naja, am Ende läuft das mit Frauen ja immer drauf raus, dass man Geld verliert, oder? Ja gut, das stimmt allerdings. Ich mag ja nur 50 Pfennig wert, ne? Regelung von oben eine Lösung ist der paritätischen Besetzung für Parlamente. Wir haben alle Hausaufgaben zu erledigen, und da gibt es noch eine Menge, was wir alle tun können, auch als Parteien, um dafür zu sorgen, dass eben mehr Frauen in die Politik gehen. Persönliches Beispiel: Ich habe mein Kind gekriegt und bin 4 Wochen später in den Rat der Stadt Hannover gewählt worden. Ich durfte mein Kind mitnehmen in den Ratssaal. Ich kann mich aber durchaus an Diskussionen erinnern im Jahre 2009, als Judith Skudeli für die FDP eingezogen ist und genau das gleiche Problem hatte. Was gab es für Diskussionen, ob sie das Kind mit in den Bundestag nehmen darf? Das finde ich, da muss man sich auch mal Gedanken machen. Wurden da für Kämpfe gefochten, dass es möglich war, dass sie ihr Baby mitnehmen kann? Und da müssen wir doch alle dran arbeiten, auch diese ständigen Abendsitzungen innerhalb der Partei. Also, da will ich einhaken. Also ich bin auch mit Kind hin und her in der Welt hin und her gefahren und bin auf irgendwelche Ereignisse gegangen. Und ich muss sagen, wenn du mit Baby irgendwo rumsitzt, also meine Aufmerksamkeit war beim Kind. Ich hätte Probleme, in der Debatte zu folgen, wenn ich mein Kind auf dem Arm habe. Wenn es bei anderen anders ist, will ich da jetzt nicht zu böse urteilen, aber da gibt es doch dann auch einen Partner, der sich liebevoll ums Kind kümmern kann. Also Kind im Parlament, weiß ich nicht. Also, ich könnte das nicht. Sagen wir es so. Ich persönlich könnte das nicht, da dann zu folgen. Mein Kopf wäre beim Kind. Ich verstehe nicht, wie man sich einbilden kann, so multitaskingfähig zu sein. Aber ja, das ist meine Meinung als Vater. Also kann ich Kopfschütteln. Keine Ahnung. Das sind alles Aufgaben, die können wir vor Ort erledigen. Dafür brauchen wir keine Weisung von oben und irgendwie eine andere Gesetzgebung. Ich finde, wir haben doch noch eine Menge Hausarbeiten nicht erledigt, und da müssen wir alle dran arbeiten. Und ich kann Ihnen sagen, wir Freien Demokraten tun das. Es gibt bei uns ganz kontroverse Debatten über das Thema. Es gibt sogar die kontroverse Debatte zu sagen, wir brauchen eine Anschubquote. Das heißt, das Thema läuft. Wir beschäftigen uns damit, und machen wir doch bitte erstmal unsere Hausaufgaben zu Hause, bevor wir danach rufen, dass der Staat wieder von oben was regeln soll. Vielen Dank. Ja. Ja, im Wald darf man die Hausaufgaben nicht machen. Das wäre ärgerlich. Hausaufgaben und Hausarbeiten vor allen Dingen. Ja, das ist die nächste Meldung. Heil Vagina. Heil Vagina, ist es soweit. In Berlin ist jetzt der Frauentag, der aus dem Sozialismus ist jetzt ein Feiertag. Ja, das Land, was einfach nur einen Haufen Miese macht und einen Haufen Finanzausgleich bedarf. Das Land, was so viel Miese macht, dass also Deutschland stände besser da vom Bruttoinlandsprodukt ohne Berlin, wie mit Berlin. Und normal in anderen Ländern ist es so, dass die Hauptstadt das Land mitzieht, weil da mehr geschäftliche Tätigkeit vorliegt. Und bei uns ist es irgendwie ein Minusloch und man will bitte noch mehr Feiertage, weil Gründe, weil wir haben in Berlin ist der Spitzenreiter an Krankheitstagen für Menschen im öffentlichen Amt, also im öffentlichen Dienst. So, da ist Bayern ist da komplett anders da. Da hat man nicht so viele Tage, aber in Berlin, da macht man Urlaub, da macht man ein bisschen Krankenschein, 4 Wochen, noch ein bisschen Feiertag, weil Berlin. Ich kann einfach nur einen Kopf schütteln. Vielleicht ist das sowas wie ein... Baut eine Mauer um Berlin. Vielleicht ist das sowas wie ein Opfer. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte. Gute. Ja, das mit der Krankheit ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen, ob das jetzt, ich meine, es kann halt auch daran liegen, dass es halt die Stadt die Leute krank macht, keine Ahnung. Oder ja, dass zu wenig alle Leute in Bayern gesund sind und in ja, Berlin vielleicht, sind haben die Menschen, weißt wegen der Stadtluft. Weißt du? Ja, vielleicht gibt es auch einfach zu wenig Leute da bei den jeweiligen, das wird ja sicherlich auch unterschiedlich sein, also wenn die natürlich da überlastet sind. Also ich kenne solche Sachen halt auch von Leuten, die in der Verwaltung in der Großstadt arbeiten, dass das schon für manche ziemlich heftig ist, auf jeden Fall. Und da gibt es dann Leute, die dann eher der Meinung sind, so, übrigens Männer, dass sie es halt aushalten müssen und dann durchziehen. Und dann gibt es auch jede Menge Leute, die dann irgendwie sagen, so, ja, stört mich ja nicht und sich dann krank schreiben lassen. Ja, wie wohl ist das ein Opfer, als wenn sie, ja, wie früher diese Ernteopfer, ne? Ja. Man gibt da was rein und hofft. Vielleicht, dass der Club der Vagianerinnen und wohlgestimmt ist und dann die wirtschaftlichen Ergüsse wieder kommen oder so. Ja, ich fand es auch in den letzten Jahren schon immer unmöglich, diesen Weltpropagandatag, den sie da abfahren, mit dem ganzen Scheiß dann wieder auf allen Kanälen natürlich auch komplett einseitig und unausgeglichen und ja, was wir schon alles erreicht haben, aber wir müssen noch so viel mehr machen. Irgendwo gibt es noch Frauen, die sich nicht wohlfühlen oder die noch nicht alles haben, was sie meinen, was ihnen zusteht oder was weiß ich nicht was. Ich sag nur, wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Das Übel hat angefangen, dass denen irgendeiner Geld gegeben hat dafür. Dass sie irgendwie eingestellt wurden dafür, für diese Arbeit, für diese Tätigkeit. Ja, Arbeit, ich weiß nicht, ist das vielleicht nicht. Ja, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Zumindest haben mich schon etliche Leute danach gefragt. Die neuen Regelungen für geschlechtergerechte, wie es immer heißt, geschlechtergerechte Sprache. Was daran gerecht sein soll, weiß kein Mensch. Und außerdem ist es auch schon mal höchst widersprüchlich, dass sie jetzt zum einen sagen, die Sachen müssen irgendwie neutral gehalten werden, also dass man nicht mehr merkt, ob das Mann oder Frau ist, soll man nicht mehr sehen. Auf der anderen Seite soll man dann aber irgendwie noch etliche andere Geschlechter sehen und die Vielfalt soll man halt auch noch sehen. Ne? Also das ist schon mal ein kompletter Zielkonflikt, der, also wenn das in eurem Gehirn zusammengeht, dann habt ihr schon Gehirnakrobatik drauf auf jeden Fall. Also ich krieg's nicht hin, das zu verstehen, wie das gehen soll. Zum einen ausblenden und zum anderen, also die Unterschiede ausblenden und zum anderen dann wieder irgendwie Diversität zu sehen. Also erschließt sich mir nicht. Aber ja, das sind hier die glücklichen Leute, die das irgendwie verzapft haben und diese Broschüre herausgegeben haben. Diese Broschüre, das ist diese hier. Ja. Für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache Empfehlungen. Und da sternt es hier schon schön und das alles bunt. Und dann gibt es dann hier so Sachen wie Herr und Frau Schulz, soll man nennen Anita und Konrad Schulz. Durch die Nennung von Vornamen lässt sich die Anrede mit Herr und Frau vermeiden. Ne, hättet ihr bestimmt alle gewusst, das ist unglaublich wichtig. Oder klar, man was sagt, ist, wenn er als sie angesprochen wird? Oder man sagt Familie Schulz. Man könnte ja sonst sagen, Mann und Herren Schulz. Ne? Das muss ja eindeutig sein. Nur so nebenbei, das heißt zwar Empfehlung, ist es allerdings für den amtlichen Schriftverkehr in der Stadt Hannover verbindlich. Also sind es nicht nur Empfehlungen. Ja, aber ich meine gut, das sind ja die Sprachexperten. Die wissen ja, dass man das Empfehlung nennt, das ist wahrscheinlich, um weitere Dinge noch einzuschließen. Weitere Sorten von Verpflichtungen noch mit einzuschließen. Ja, auf jeden Fall, klar. Ist ja nicht verpflichtet. Das können die auch nicht so ohne das machen. Es gibt auch normal überhaupt keine Verpflichtungen, da irgendwie korrekt zu schreiben oder so. Das ist so schreiben, dass sie einfach stehen. Mehr nicht eigentlich. Unterstützung des Kollegen ist jetzt kollegiale Unterstützung. Ja. Das ist ganz wichtig, Leute. Das ist so unglaublich wichtig. Ja, und die Beschreibung in den Klammern, die ist Gold wert. Die Ingenieur und dann drei Zeilen so, Beschreibung. Ja, genau. Ja, in genau. In solchen Fällen wird der Genderstar auch zwischen den Artikeln gesetzt, um auf die Vielfalt der Geschlechter hinzuweisen. Das ist notwendig, dass das erwähnt ist. Liebe KollegInnen. Ja, Genderstar. Der genderumfassende Ansprache ist nicht immer möglich. In diesem Fall geht es, den Genderstar zu nutzen. Ist doch Bescheid. Das ist, glaube ich, sowas wie der graue Star. Der Genderstar. Dargestellt durch ein Sternchen zwischen den maskulinen und femininen Endungen, dient als sprachliches Darstellungsmittel aller sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten. Wisst ihr Bescheid? Ja. Und die Kirche ist jetzt eine Arbeitgeberin, ne? Und die Stadt Hannover ist eine Herausgeberin. Und die Organisation ist ein langjähriger Partner. Was ich mich da gefragt habe, wo ich das gesehen habe, ist, was wäre, wenn das Unternehmen ist ein langjähriger Partner? Wie wird das denn jetzt gemacht? Naja, das Unternehmen ist eine langjährige Partnerin, ist doch alles klar. Muss das auch femininisiert werden? Na klar. Hi, Vagina. Das ist doch neutral. Das Gerechtigkeit. Hast du etwa keine Ahnung, was Gerechtigkeit bedeutet oder was? Educate yourself. Ja, und eine Werbeagentur hat man wahrscheinlich auch beauftragt, um den ganzen Kram hier zu gestalten. Du hast ja einfach alles schön gesetzt hier. Habt ihr gut gemacht. Stand Januar 2019. Also da geht noch einiges. Ja. Und man möchte natürlich, ja, das ist ja das, was überall, ne, durch die Medien gegangen ist: Rednerpult, Redepult, Rednerliste, Redeliste. Die Teilnehmerliste ist eine Teilnahmeliste. Tja, aber von Sprachpolizei zu reden wäre übertrieben, hm? Ja, total. Und ich habe ja auch bei Twitter die Frage gestellt, ob das jetzt Rechtsruck ist oder ob das jetzt liberal ist, das Zeug. Und die dritte Antwortmöglichkeit war eine Verschwörungstheorie. Die meisten Leute haben sich für eine Verschwörungstheorie entschieden und das sehe ich auch so. Das ist auf jeden Fall eine Verschwörungstheorie. Und ziemlich viel Theorie steckt auf jeden Fall drin. Stimmt. Berechtigtes Mitglied. Betroffene Person. Berechtigte. Ja, da wird die Person aus. Haben 20 Personen. Aus Männern und Frauen werden da Personen. Mhm. Genau, ja. Das ist auch bescheuert, ehrlich. Ansprechpartner aus Kunst. Wir müssen auch mal was durchkriegen, so ungefähr. Mal ein Arbeitsergebnis vorweisen. Das ist dann das. Neu. Ich habe es nicht verstanden. Es war gerade so ein bisschen durcheinander. Aber ich habe nur gesagt, dass sie jahrelang dafür bezahlt werden und dann, das ist dann das Arbeitsergebnis von so Leuten. Ich meine, das hat doch keinen großen Wert. Ja, ist doch ganze 2 DIN A4 Seiten. Ja, aber um das in der Verwaltung auch wirklich umzusetzen, das sind doch einige Jahre Arbeit, gut bezahlte Arbeit. Ich meine, ich habe gehört, dass bei der Polizei auch so Schwierigkeiten haben mit den Straßenverkehrsordnungen, die geändert wurden, auch mit Radfahrende und so ein Scheiß. So. Da kommt vielleicht auch gar nicht jeder mit, unbedingt. Es gibt ja auch niedrige Beamte in der Verwaltung. Also. Ja, und auf jeden Fall hier hat ein Liberaler mal was dazu gesagt. Fand ich generell sehr schön, dass ich auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auf meine FDP wirklich Verlass war. Und der Herr Kubicki hat hier gemeint, ich denke nicht, dass sich irgendjemand in Hannover jemals daran gestört hat, dass er als Herr oder Frau angeschrieben wurde. Das denke ich auch nicht. Dieser Irrsinn wäre auch nur halb so schlimm, wenn wir nicht deutlich größere Probleme zu lösen hätten. Stattdessen schafft die Stadt Hannover Probleme, von denen wir noch nicht einmal wussten, dass es Probleme sind, um sie anschließend zu lösen. Ja, das nennt man auch SPD-Politik. Solche Aktionen sind es, die Menschen an der wirklichen Problemlösefähigkeit politischer Akteure zweifeln lassen, vollkommen zu Recht. Wenn der Hannoveraner Bürgermeister Schostock erklärt, Vielfalt sei Hannover Stärke, entgegne ich, Einfalt ist offensichtlich Schostocks Schwäche. Ja. Das sehe ich auch so. Und da habe ich hier noch einen etwas älteren Beitrag, den wir, glaube ich, auch schon mal hatten. Das ist ja ein Linguist, kritisiert die geschlechtergerechte Sprache. Kann man sich auf jeden Fall nochmal durchlesen. Es geht hier um sämtliche Sachen, die Aspekte, also mit Binnen-I und so weiter. Und ich fand vor allen Dingen wichtig diesen Absatz hier, wo es, was ist dieser? Ah ne, dieser hier. Wo es um das Binnen-I geht und da sagt der Herr Eisenberg, also dieser Linguist, ich halte davon gar nichts, weil die Form gibt es nicht, sie ist frei erfunden und sie hat sich sehr problematisch entwickelt. Wir haben heute nicht nur das große I, sondern wir haben einen Schrägstrich, wir haben den Unterstrich, wir haben vor allem Dingen das unsägliche Gendersternchen, das in Berlin in den Bezirken jetzt teilweise obligatorisch gemacht werden soll. Ja, da sollte es nur und in Hannover ist es jetzt. Und das bedeutet nichts anderes, als wenn Sie einen Schriftsatz im Bezirksparlament von Berlin-Mitte oder Berlin-Lichtenberg, da ging das los, einreichen, dann schmeißen Sie das in den Papierkorb. Sie erkennen nur noch Texte an, die nach Ihren Regeln, die es im Deutschen nicht gibt, die frei erfunden ist, einen gegenderten Text enthält, das muss man rechtlich, da muss man rechtlich gegen vorgehen, meiner Meinung nach. Kann man auch, solche Eingriffe in die Sprache sind typisch für autoritäre Regime, aber nicht für Demokratien. Dem kann ich nur vollkommen zustimmen. Kluger Mann, der Eisenberg. Kluger Mann. Kommen wir nun zu einem anderen klugen Mann. Das ist wie heißt das? Slavoj Žižek? Und das ist hier ein Artikel von Welt Plus, aber den ersten Absatz kann man lesen und der erste Absatz reicht schon. Es geht hier um toxische Männlichkeit. In meiner Jugend gab es immer wieder Berichte über das berüchtigte Serbski-Institut in Moskau. Es war bekannt dafür, dass es Dissidenz als eine Art psychische Krankheit identifizierte. Eine Krankheit, die geprägt war von vermeintlichen Größenwahn, obsessiv-pathologischen Vorstellungen von Gerechtigkeit und einem Misstrauen gegenüber allgemein anerkannten sozialen Werten. Das Institut meinte darin, eine neuronale Störung ausmachen zu können. Und es überrascht wohl kaum, dass Medikamente verschrieben wurden, um sie zu beheben. Bloß eine Erinnerung an die dunklen Tage des Kommunismus? Nicht ganz, denn geschieht nicht heute exakt das Gleiche? Also hier in Bezug auf die toxische Männlichkeit. Ja, das mit der toxischen Männlichkeit, das liegt mir immer noch so unglaublich schwer im Magen, dass die Psychologenvereinigung, die halt Guidelines für ordentlich arbeitende Psychologen rausgibt, hat toxische Maskulinität mit als Konzept mit aufgenommen hat, wo ich mir denke, SJW-Einfluss ist überzogen dargestellt, das ist Alarmismus, etc. Und dann wird es tatsächlich eine Vorschrift für Menschen, die Menschen behandeln. So, toxische Maskulinität läuft. Also, weil ich weiß, haben die da traditionelle Männlichkeit genannt. Toxisch war das nicht. Das war nicht, dann kann ich aus dem APA-Bericht, meine ich nicht. Ich kann mich täuschen. Okay. Also ich glaube, den Artikel oder einen ähnlichen Artikel hat Slavoj Žižek auch vor einer Woche oder zwei Wochen geschrieben auf Englisch. Den Link habe ich auch noch irgendwo, den verlinke ich dann später nochmal. Vielleicht kann man den jetzt drauf. Hört sich sehr ähnlich an. Dieses ist hier ein Bericht über einen versuchten Ehrenmord und den habe ich jetzt hier eingeordnet, weil es da nämlich um toxische Weiblichkeit geht, sage ich jetzt mal. Also der Fall war halt, dass eine Frau, die wurde verheiratet und später dann ist sie jetzt in Deutschland gelandet, ich glaube als Flüchtling oder so, auf jeden Fall hat sie sich halt in Deutschland neu verliebt und quasi diese Zwangsverheiratung aus jungen Jahren dann quasi da Ehebruch begangen, was wohl auch erstmal okay war, aber nachdem sich dann, wie hier steht, die Mutter und ihre ältere Schwester im weitläufigen Familienverband dafür geworben haben, die Ehre der Familie wiederherzustellen, ist es dann dazu gekommen, dass sie halt den neuen den neuen Freund von dem Mädchen dann halt mit der ganzen Familie irgendwie geschlagen haben und mit Brettern auf ihn eingeprügelt haben, Messer auf ihn eingestochen haben. Der hat das zum Glück überlebt, den ganzen Kram. Aber ja, und dann steht hier halt, anders als bei sogenannten Ehrenmordprozessen ist es den Ermittlern im Essener Fall gelungen, die Rolle der älteren weiblichen Clanmitglieder klar herauszuarbeiten. In der Anklageschrift werden die Schwestern als treibende Kräfte der Familienfehde beschrieben. Zeugen bezeichnen sie als dicke, runde Frauen, die den Konflikt angeheizt und den Tod des angeblichen Ehebrechers Mohammed A. gefordert hätten. Auch ein sogenannter Friedensrichter soll eingeschaltet worden sein, ja. Also das nochmal so zum Thema von wegen diese ganzen Ehrenmorde, das ist ja alles nur Patriarchat und die bösen Männer, die da irgendwie nicht mit klarkommen. Ja, das ist ja nur mal humorig, ne? Gamergate is not going to last. Here's why, hat Joe Bernstein am 2. September 2014 geschrieben auf BuzzFeed News. Und letzte Woche hat er geschrieben, today was a really bad day for a lot of stunningly talented journalists. The job, the responsibility of the people left at BuzzFeed News is going to be doing journalism they would be proud of. Ha, ja, als ob wir nicht schon total selbstverliebt wären. BuzzFeed is not going to last. Huh? Here's why. Ist lustig, das. Und Zusatzinfo: in Spanien haben sie wohl auch BuzzFeed Lola zugemacht. Und das war wohl das feministische Aushängeschild von BuzzFeed in Spanien. Und überhaupt in dem Text, den ich dazu gelesen habe, von dem Cocurio, von dem wir ja öfter auch schon mal hier Comics gesehen haben und so, der hat es sogar so ein bisschen krasser noch dargestellt. Er sagt, dass es wohl großen Teils bei BuzzFeed und HuffPost auch diese Opinion-Leute betrifft. Also Leute, die eigentlich nur ideologische Artikel schreiben. Ja? Also genau die Leute, von denen wir schon immer sagen, dass sie nur Geld kosten und nichts bringen. Na. Ja, faszinierend ist ja, dass die bei BuzzFeed festgestellt haben, dass die am meisten Traffic-treibenden und gewinnbringenden Sparten die Essenssparten sind. Zum Beispiel einfach so ein Video, 30 Sekunden, so ein animiertes GIF als Video oder als Video, wie sowas zubereitet wird irgendwie. Ja, das sind die Klickbringer bei denen und die verkaufen da jetzt ja auch Küchenware. Das ist nicht zufällig. Ja, weil die sich jetzt darauf halt konzentrieren, weil die damit viel mehr Geld verdienen als mit eigentlichen Nachrichten. Das hat bestimmt auch dafür gesorgt, aber das nur am Rande erwähnt. Und hier haben wir einen Artikel von Alex Perrine in einem, ich glaube, Columbia Journalism Review oder sowas ist das. Ja, der spricht über diese Massenentlassungen bei den großen Buzzfeeds und wie sie alle heißen. Und er konstruiert hier eine neue Idee. Er sagt also am Ende des Artikels im Endeffekt, wenn wir in Zukunft weiterhin eine Presse haben wollen, dann müssen wir den Netzbetreibern das Geld abpressen dafür, weil die verdienen ja daran, dass die Leute den Content haben wollen, aber die kriegen das ganze Geld und die Contentmacher kriegen nichts. Und deswegen müsste es eine politische Bewegung in die Richtung geben, dass praktisch die Content-Betreiber irgendwie die Leute bezahlen, die Inhalte machen. Warte, eine politische Bewegung, die dann Geld eintreibt, weil sich ein Produkt am Markt nicht absetzt. Nice. Also würde ich es nicht unbedingt bezeichnen, aber es hört sich halt wie so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk an. Aber ich denke mal, hier geht es in eine etwas andere Ecke. Ja, die wollen, ja, die haben halt kein Geschäftsmodell mehr. The solution, if we want to have a lot of media companies creating varied journalism, will probably have to come not from the entrepreneurs or consultants who have shown no ability at all to create sustainable media businesses, nationally or locally, but through policy. Also nochmal dazu, politische Also die möchten schon, dass das geregelt wird für sie. Sie möchten sich da nicht selber irgendwie krummlegen. Ich will auch ein Weltraumaffen-Durchsetzungsgesetz. Es gibt ja diesen teuren Journalismus, ne? Diese Auslandskorrespondenten und so weiter. Und das kann sich ja offensichtlich tatsächlich niemand leisten, außer öffentlich-rechtlich und vielleicht ein Spiegel oder Süddeutsche oder so. Aber auch nur so in so Maßen. Also wenn da irgendwie Geld reinfließen würde, fände ich vielleicht nicht so schlecht, außerdem werden die Journalisten ja auch von der VG Wort da teilweise bezahlt. Sie kriegen eben Tantiemen oder so, wenn das verbreitet wird und gelesen wird. Also die kriegen ja schon irgendwie aus Töpfen ihr Geld. Von daher, warum eigentlich von den Providern nicht? Also die profitieren irgendwie nur. Ich fand die nicht so schlecht. Gab es doch schon mal irgendwie als Kulturflatrate, also dass sie auch über die Provider laufen? Naja. Tja, hier haben wir einen sehr, sehr langen Artikel. Das ist eine Leseempfehlung von mir aus dem New Yorker Magazine. Does Journalism have a future? Also hat Journalismus eine Zukunft? Und einerseits wird hier einmal so eine ganze Geschichte rekapituliert anhand von einer Newspaper, also einer Zeitung in Amerika von 1880 oder 1920 oder sowas bis heute. Die Zeitung gibt es auch immer noch, wie die sich aber immer verändert hat. Es werden die Schocks beschrieben, wie halt die Schocks waren, wo das Internet noch neu war und wie die Modelle sich umgestellt haben mussten, wie die ganze Leserschaft langsam einfach nicht mehr da war, einfach demografiebedingt und so weiter und so fort. Und das Ganze liest sich halt wie ein totaler Nachruf, weil auch, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die suchen einfach ein Geschäftsmodell, was funktioniert. Ja, was nicht bedeutet, einfach nur irgendwie jemandem nach dem Mund zu schreiben, einen Patron zu haben, wie ja zum Beispiel die Washington Post das macht. Ja, die wurde ja gekauft und deswegen haben die da jetzt einen sicheren Arbeitsplatz, aber die Meinung von denen wird halt vorgegeben. Da kann man sich keine Illusionen drüber machen. Ja, und das kann ja nicht die Zukunft sein. Also der meint Journalismus auch im Sinne von echtem Journalismus, ethischem Journalismus. Und wenn das Interesse geweckt hat, absolute Leseempfehlung, ist ein sehr langer Text, aber. Ethnischer Journalismus, Price, so nicht. Ja, ethischer Journalismus, also nur als kleiner Vorgeschmack noch, der geht auch auf die ursprüngliche Bedeutung von Journalismus ein. Jour, ne, der tägliche Journalismus, die täglichen Nachrichten berichten, aber halt nicht meinungsgesteuert, sondern einfach nur die täglichen Nachrichten berichten, aber immer die täglichen Nachrichten. Und diese ganzen größeren Stories und Reportagen und sowas, das war ja ursprünglich nicht Teil des Journalismus und das wurde jetzt mittlerweile alles vermischt. Wie gesagt, sehr langer Text. Sehr interessant. YouTube tweaks algorithm to fight 9/11 truthers, flat earthers and miracle cures. Irgendwie, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich mir so, wann war nochmal der 11. September 2001, 18 Jahre später? Jetzt müssen wir Verschwörungstheorien dagegen beseitigen, weil gerade jetzt ist es schlimm. Also ja, in meinen Augen ist es halt so, dass, okay, Miracle Cures, also wenn ihr einen Wunderheiler Unfug verkaufen will, gutheißen kann ich das absolut nicht. Flat Earth ist okay, das ist irgendwie eine Parodie auf Intelligenz, würde ich behaupten. Aber trotzdem, was ich hier sehe, ist, dass dann bestimmte Richtungen als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt werden, politische Richtungen, sagen, die keine Verschwörungstheoretiker sind. Da sind auch Männerrechtler gemeint. Männerrechtler sind dann zum Beispiel Verschwörungstheoretiker, weil die ein Matriarchat fabulieren. Manche von denen machen das vielleicht auch, so wenige, aber ich fürchte einfach nur, dass halt manche Gruppen, die jetzt nicht so beliebt sind, jetzt halt dann plötzlich dann auch Verschwörungstheoretiker sind. So, dass das bei rumkommt. Aber mal gucken. Also ich meine, das passiert doch jetzt eh schon, ohne dass die so einen Vorwand wie das hier dafür brauchen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich da jetzt so viel ändern wird. Ich meine, die Demonetarisierung und die Entfernung von den Recommended-Listen und sowas, das ist doch alles sehr sehr unnachvollziehbar, wie das gehandhabt wird. Das wird sich dadurch, glaube ich, nicht verändern. Ja, ich glaube, es geht wirklich was ja sowieso gemacht wird, ist die ganzen Nachrichtenseiten, die Nachrichtensender, die haben ja auch YouTube-Kanäle und YouTube-Videos und die pushen die auch raus und die wollen auch Reichweite haben. Und wenn nach so einem MSNBC-Nachrichten Segment über die chinesische Mondlandung irgendwie berichtet wird, so ja, hier war die amerikanische Mondlandung, vielleicht ist das gar nicht passiert. Und das wird dann quasi in den Recommended Videos gezeigt, dass sich dann halt quasi diese Sender darüber beschwert haben. Also ich glaube, das ist einfach nur eine PR-Maßnahme, um die... In meinen Augen gibt es den Mond gar nicht. Der Mond ist eine Verschwörungstheorie. Den Mond gibt es gar nicht. Das ist eine optische Sache. Das ist mit, glaube ich. Aber sehr traurig, weil der soll doch aus Käse sein. Lecker Käse. Hier haben wir eine interessante Entwicklung. Online Censorship Detector aims to make the Internet a freer place. Und zwar haben sich da ehrbare Menschen zusammengeschlossen, ein Tool zu schaffen, das Augur, Satellite und Quack-Methoden aufdeckt. Und das sind drei verschiedene Methoden, wie ein staatlicher Zensor das Internet einschränken kann. Dieses Tool spürt halt einfach den Einfluss aufs Internet auf und kann es dann in der Datenbank darstellen, und deren Internetseite heißt Censored Planet, und ich finde es cool. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich mal eine positive News bringen kann. Wir haben ein Tool, was direkte Eingriffe in die Meinungsfreiheit, in die Informationsfreiheit darstellt, und das, ich fand das klasse. Also, sehr interessant. Funktioniert das auch für den afrikanischen Raum oder nur für China jetzt so? Weltweit, also die Idee hinter dem Projekt war, dass bei Zensur immer nur China und Iran im Fokus stehen, und dass man jetzt aber ein Tool haben möchte, was das halt überall monitort und nicht nur halt China, Iran, das weiß ja jeder, aber das ist halt auch nicht so toll, und die kümmern sich halt darum, dass das zumindest auf den Tisch kommt, dass man zumindest weiß, was gemacht wird, und das ist schon mal klasse. Wenn das Problem mal bewusst gemacht wird, dann ist das schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn noch viele Schritte folgen, also müssen, dürfen. Ja, hier haben wir eine Sache, die ich persönlich einfach ein bisschen seltsam fand. Und zwar ist die AfD ja jetzt aufgrund von einer Jugendorganisation und einer Flügelorganisation wird jetzt auf Bundesebene halt auch vom Verfassungsschutz nicht beobachtet, sondern sie ist ein Prüffall, was auch immer das bedeutet. Und da sind halt interne Dokumente an Journalisten weitergegeben worden, kurz bevor der Gauland mit denen in einer Fernsehtalkshow war. Und dann wurde der Gauland die ganze Zeit mit diesen Informationen aus diesem Dossier oder aus diesen Informationen da gestichelt und immer mit dem Nebensatz, ja, ich darf ihn aber nicht verraten. So, ist einfach, also sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, wie krass das ist mittlerweile, wie schamlos die sind. Ja, dass sie nicht bemerken, was die selber machen. Ich meine, es ist doch vollkommen egal, ob das der Gauland ist oder die AfD das ist. Das sind einfach Methoden, das geht doch einfach gar nicht klar. Sind die wirklich so verblendet, dass sie nicht merken, was sie da anrichten? Dass sie solche Sachen salonfähig machen, solche Methoden? Ja. Im Endeffekt, ja, das ist es auch schon. Und die Züricher Zeitung, die sagt das auch, aber ich muss sagen, ich finde das schon sehr schlimm. Was denken die Leute sich dabei? Meine Güte. Ja, der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration wurde in Aachen unterschrieben jetzt. Und es gab viele Leute, die das Ganze kritisiert haben aus verschiedenen Gründen. Viele Leute haben es auch gelobt, ja. Aber die Kritikpunkte, wenn ich die einfach mal kurz nennen kann, ein Kritikpunkt war, Deutschland und Frankreich sind quasi jetzt eine Einheit auf europäischem in europäischen Kommissionsfragen. Ja, die treffen sich vorher und stimmen sich vorher ab. Das ist jetzt quasi vertraglich fest vereinbart, dass es so passiert. Und es gibt ja noch so ein paar andere Mitglieder in der Europäischen Union. Und wenn zwei sagen, ja, egal was passiert, wir machen es immer zusammen, ist das ein bisschen seltsam. Ja, das stellt das Ganze, also es gibt verschiedene europäische Länder, die halt gesagt haben, so, ja, das ist etwas seltsam, weil das System ja eigentlich nicht für sowas ausgelegt ist. Ja. Dann geht es um die militärische Zusammenarbeit, die darauf ausgelegt ist, PESCO weiter voranzutreiben. PESCO hatte ich ja auch schon öfters erwähnt. Das ist im Endeffekt ein weiteres Level der militärischen Zusammenarbeit jenseits der europäischen Armee, jenseits von NATO und jenseits von den Nationalarmeen. So, und da soll jetzt unter deutsch-französischer Führung das weiter vorangetrieben werden. Und weitere Sachen wurden vereinbart, die so in anderen Verträgen zwar auch schon für andere Länder auf europäischer Ebene festgeschrieben worden sind, aber nicht in der Wortwahl, so wie wechselseitiges Anerkennen von ein Militärbündnis im Verteidigungsfall, wenn territoriale Ansprüche wechselseitig irgendwie in Frage gestellt werden von Dritten und solche Sachen, die einfach sehr explizit ausformuliert sind, was normalerweise nicht der Fall ist. Wäre ja ein Zugriff für Deutschland auf Atomwaffen. Also Zugriff ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber strategischen. Ja, dieses ganze Nuklearabkommen, da ist sowieso nochmal eine ganz andere Sache, die mit dem Brexit auch nochmal eine Rolle spielt, weil ja das französische Militär und das britische Militär, die sind ja extrem miteinander interoperabel verwoben. Ach so. Ja, die in bestimmten Segmenten können die ja ohne einander gar nicht mehr funktionieren, weil das einfach langfristig schon so angelegt wurde. Und Deutschland kommt da jetzt halt auch noch dazu, während England sich ja zwar aus der EU verabschiedet, allerdings verabschieden die sich nicht aus diesen ganzen Militärsachen wie NATO, PESCO, EU-Armee und sowas. Das spielt bei Brexit übrigens gar keine Rolle. Nur so nebenbei. Ja. Also das ist der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland. Natürlich stehen auch so interessante Sachen drin wie in Grenzregionen dürfen quasi bestimmte europäische andere Richtlinien außer Kraft gesetzt werden, sodass quasi Sonderwirtschaftszonen entstehen können, wo ja einfach auf dem Papier nur, damit die sowas funktionieren kann, wie die Polizei fährt über die Grenze und hilft, die Feuerwehr, die Schüler gehen in die Schule, irgendwelche anderen Sachen, die Unternehmen feststellen. Aber das sind ja auch wieder privilegierte Sachen, die andere europäische Länder nicht haben, worüber die dann ja auch wieder Handelsnachteile haben im internationalen Kontext. Und das gefällt ihnen auch nicht so gut. Also, nicht alles Jubel, Trubel, Heiterkeit bei dem Vertrag. Ein paar Sachen drin, die ein bisschen seltsam sind. Und nicht nur eine Erneuerung des Élysée-Vertrags. Sehr schön. Die tief in der Materie Affen. Gewerkschaft Lehrer klagen auf gleiches Gehalt. Grundschullehrer und Oberstufenlehrer wollen dasselbe Gehalt und da wird jetzt geklagt. Mal gucken, was bei mir rumkommt. 600 Millionen Euro. Ich möchte dazu nur anmerken, dass die Niederlande im Vergleich zu Deutschland weniger Geld für die Bildung ausgibt und bei PISA besser abschneidet wie Deutschland. Da könnte man vielleicht sich mal gucken, was der Niederländer denn so anders macht wie der Deutsche, bevor man hier 600 Millionen Euro hochschraubt. Weiß ich nicht. Vielleicht erst mal gucken, warum die anderen das besser hinbekommen mit weniger Geld im Schulsystem. Das wäre interessant. Aber ich meine, das ist doch wieder so eine Gleichmacherei. Ist das nicht eh Blödsinn? Und ein Grundschullehrer, ich meine, da müssen sie auch was vermitteln, aber ein bisschen weniger schwere Sachen oder so. Gibt es auch Gründe für sowas? Ja, also. Jo Leute, stellt euch vor, es ist Schule und keiner geht hin. Und das ist Fridays for Future. Das ist ja jetzt so ein Projekt, was jetzt laufen soll, was werbeseitig sehr gepusht wird. Also ich sag schon werbeseitig, ich meine natürlich nachrichtenseitig. Freudscher Versprecher. Der war aber gut. Tja, und ich will jetzt gar nicht auf diese dänische Dame da eingehen, auf das Mädel, was da angekommen ist und so. Alleine die ganze Tatsache, dass da jetzt einfach davon ausgegangen wird, dass man freitags einfach immer diese Demos machen kann und dass das so entweder den Unterricht unterbricht oder von den Schulen einfach akzeptiert wird und mitgetragen wird oder halt von den Schulen unterbunden werden muss, was dann auch wieder zu Reibereien führt. Ja, das Ganze ist nicht, ich meine, dass sich spontan Demonstrationen organisieren und dass die Leute, die Lehrer, die Demos organisieren oder dass die Schüler die Demos organisieren und anmelden und so weiter und so fort, das ist ja okay, in Absprache mit allen Rahmenbedingungen, die dafür notwendig sind. Aber so eine Aktion, dass der Bund Jugend hier quasi, wenn du, kannst du ein kleines Stückchen runterscrollen, da steht schon ein Satz, der ist schon sehr, sehr prägnant für die ganze Sache. Die rufen hier quasi für diese ganzen Demos auf oder machen Werbung dafür und machen ja nicht nur jenseits von diesem Artikel Werbung dafür, bieten hier eine Plattform, bieten diese WhatsApp-Gruppe, Twitter, Instagram, Facebook für die Vernetzung an. Aber Hinweis, die Aktionen werden von Schüler SternchenInnen und Student SternchenInnen selbst organisiert. Die Bundjugend ist nicht Mitveranstalterin, unterstützt die Schüler SternchenInnen und Student SternchenInnen, aber und informiert über die Schulstreiks. Das ist halt diese Sache. Wenn die Leute selber auf die Idee kommen würden, okay, aber wenn die einerseits angestachelt werden, von denen das zu machen, die Infrastruktur bereitgestellt wird, sich zu vernetzen, aber dann wird gesagt, nee, ihr macht das aber bitte mal ganz alleine. Das ist, ja, es gibt ja so einen Begriff der nützlichen Idioten. Da will ich jetzt niemanden beleidigen, aber da werden solche Leute einfach wirklich ausgenutzt für solche Kampagnen. Sagen wir es mal so. Ich dachte an den Rattenfänger von Hameln, so kam mir das vor. Ideologien, die junge Menschen brauchen, sind mir immer höchst sympathisch. Also höchst sympathisch. Und ich will damit das Thema an sich nicht kaputt machen, aber Kinderdemos? Boah. Ich war ja selber in der Schulzeit auch auf Demos, von denen ich einfach mitgeschleift wurde, dann bin ich einfach mal hingegangen. Da ging es um irgendwelche Schulreformen, bla, wenn ich mich da richtig erinnere. Eine andere Form der Demo hatten wir ja vorhin auch. Die Schüler, die auf diesen March for Life gefahren sind, das war ja auch eine Schultour. Ja, die sind auch von der Schule auf die Demo mitgeschleift worden. Ne? Also, doch nicht jede Woche. Alles so. Relativ. Oh je. Ja, der Artikel, das ist ein Artikel über den Brexit. Ja, ich muss mir den jetzt auch mal aufrufen, weil vielleicht können wir den Artikel mal ganz kurz durchgehen, weil fast jeder Satz in diesem Artikel ist einfach falsch. Einfach komplett falsch. Und je mehr ich mich mit dem Brexit beschäftige, ich habe mich jetzt auf Policy-Ebene sehr viel mit den Sachen beschäftigt, also auch sehr viele Dokumente gelesen, sehr viele Unternehmensplanung und sowas. Und die Vorbereitungen, die notwendig sind, sind getroffen worden und da kann eigentlich gar nichts großartig passieren, es sei denn, es ist jetzt in der letzten Minute noch irgendwas total geändert. Ja. Also fangen wir mal an. Hier, gut, den ersten Satz lassen wir einfach weg. Das ist Politik. Ja. Irgendwas ist bei Brexit schiefgelaufen. Und deswegen ist der harte Brexit weiterhin eine Option. Wobei der harte Brexit, ich meine, Brexit ist Brexit, harte Brexit war von Anfang an eigentlich die normale Option für jeden normal denkenden Mensch. Aber gut, dann geht es weiter mit reiner Spekulation, die durch nichts abgedeckt ist. Ja, bestimmte Lebensmittel wären irgendwie nicht mehr verfügbar. Ja, es gäbe irgendwelche Programme von der britischen Regierung zur Ernährungsumstellung und man soll statt Gemüse Kartoffeln und Kohl essen. Mein Kartoffelnkohl ist auch Gemüse. Und ich habe auch geguckt, es gibt keinerlei Studien und keinerlei Sachen darüber, die behaupten, dass irgendwelche Lebensmittel nicht mehr verfügbar sein würden nach dem Brexit. Stimmt einfach überhaupt nichts. Ja, Supermärkten geht der Lagerplatz aus, Kühlhäuser auf der Insel sind ausgebucht, ausländische Kunden seien bereits abgewiesen worden. Tatsächlich ist es so, dass die Industrie froh ist, ja, dass die Kapazitäten ausgelastet wurden, weil sie jahrelang nicht ausgelastet wurden und sie haben im Vorfeld des Brexit sehr viel Inventar billig eingekauft, um diese Lagerkapazitäten wieder zu nutzen. Und also das hat überhaupt nichts mit Brexit zu tun, was hier stimmt. Ja, dann wird hier eine Facebook-Gruppe von 7000 Leuten, die quasi Brexit-Preppers sind, ja, also die quasi Lebensmittel bunkern und sich irgendwelche Notfallpläne macht, wenn die Zivilisation durch Brexit zusammenbricht. Ja, also weitere Panikmache. Ja, dann das tollste Beispiel mit den 10.000 Lastwagen, die den Hafen Dover verlassen und nach Brexit würde ein 50 Kilometer Rückstau auf die britischen Straßen passieren. Das ist so ein riesiger Bullshit, da hat ein Professor eine riesige Präsentation im BBC drüber gehalten. Ich kann verstehen, dass der Autor das übernommen hat. Ja, nur wenn man sich mit den Fakten vor Ort mal beschäftigt, dann ist das alles total hanebüchen. Diese Zahl mit den 50 Kilometern, die kommt daher, dass der Highway, der da zum Hafen fährt, dass der 38 Meilen lang ist, was 50 Kilometer sind. Ja, und wenn Brexit passiert und es werden wieder Passkontrollen, dann sind nicht genug Schleusen, um die Leute vom Highway wieder in den Hafen reinfahren zu lassen, um gleichzeitig die Passkontrollen zu machen. Und dann würde sich quasi ein Rückstau bilden auf diesem ganzen Highway, was diese 50 Kilometer wären. Ja, allerdings bildet sich A, jetzt schon immer auf 25 von diesen Kilometern ein Stau auf einem durchschnittlichen Tag. Und B, ist es klar, dass nach dem Brexit zusätzliche Infrastruktur ausgebaut wird, mehr Personenschleusen gemacht wird. Und dieser Professor musste auch schon sagen, ja, tatsächlich, meine Berechnungen gehen davon aus, dass keinerlei zusätzliche Straßen gebaut werden, kein zusätzliches Personal eingestellt wird, bla bla bla. Wobei das zusätzliche Personal ist schon eingestellt worden. Dann geht es um die Erntehelfer, die ganze Erntehelfer-Problematik. Also ich gehe da jetzt einfach mal durch. Ich verlinke einfach mal die ganzen Quellen auch zu den Sachen, weil ich habe mich da so drüber aufgeregt, weil das ist alles, was in diesem Artikel steht, ist einfach wirklich absolut blödsinnig. Die Zahlen sind falsch, ja, und das ist alles nur aus irgendwelchen anderen Nachrichtenartikeln übernommen und überhaupt nicht nachrecherchiert worden. Das macht mich wirklich ärgerlich mit dem Brexit. Beim Brexit wird einfach nichts passieren. Die ganzen Notfallpläne sind jetzt schon umgesetzt. Bis 2020 passiert gar nichts. In der Zeit wird alles nochmal vielleicht nachverhandelt werden und dann passiert nochmal was. Ja, also, ach, ja, ich lasse es jetzt mal, weil es wird wirklich allzu lang. Aber wirklich, schaut es euch nochmal in den Shownotes an und ich verlinke euch zu den einzelnen Punkten nochmal die Sachen. Es ist einfach alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Engpässe bei Medikamenten haben mit Brexit überhaupt nichts zu tun, ist auch Blödsinn. Die Sache mit den Erntehelfern, hatte ich gesagt. Ja, und ja, es gibt einen Notfallplan, wie gesagt, sollte Brexit eintreten. Das heißt nicht mal Notfallplan, das heißt einfach nur, ja, die Sachen, die umgesetzt werden, ja, die Unternehmen auch schon umgesetzt haben für den Fall, dass es ein No-Deal-Brexit passiert, ja. Ach, es ist verzerrt. Ja, ich verlinke es einfach, ich bin jetzt zu sehr ins Ranten gekommen. Aber sagt ihr doch nochmal was haltet ihr denn von dieser ganzen Brexit-Sache? Seid ihr auch verängstigt? Ja, ich finde das aber wirklich nur noch lächerlich. Verängstigt bin ich dann nicht, aber ich glaube nicht, dass die Engländer sich damit einen Gefallen tun, sagen wir mal so, und dass das Wirtschaften mit England dadurch nicht einfacher wird. Also so eine Firma, die da jetzt was vorbereitet für eine Brexit, die muss ja sich dann darüber klar sein, dass irgendwie wie die Zölle dann sind in Zukunft und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob da was geklärt ist, aber ich glaube nicht, ne? Ja, natürlich. Sowas ist es nicht so einfach, ne? Das ist alles geklärt. Hier, da. Okay. Ist es UK Government's Preparations for a No-Deal-Szenario. Das ist eine Sache von verschiedenen Dokumenten, da ist wirklich, jeder Scheiß ist wirklich geregelt, Verzeihung. Das ist einfach nur eine Übersicht über die hauptsächlichen allgemeinen Handelsregeln. Genau das, was du gesagt hast, man weiß ja, genau, nicht, wie werden denn die Zölle sein. So weiß man weiß das alles. Man weiß auch alles. Abkommen vor der EU gab es ja auch, vielleicht kann man auf die zurückfallen oder so. Könnte ich mir auch noch vorstellen. Ne? Also es sind ja auch schon Gesetze verabschiedet worden, ja, die greifen für einen Fall des No-Deal-Brexit. Ja, ich habe ja vorhin schon das Atomwaffenabkommen angesprochen, ja. Was ist denn mit den Atomwaffen, wenn England aus der EU austritt? Ja, damit da auf gar keinen Fall was schief geht, haben die im Jahr 2018 schon ein extra Gesetz für diesen Fall abgeschlossen, dass egal was passiert, alles beim Alten bleibt mit allen Atomwaffenverträgen. So, und genau solche Gesetze haben die auf sehr vielen verschiedenen anderen Bereichen auch gemacht. Und in den Bereichen, wo die diese Gesetze nicht gemacht haben, wo es eine gewisse Unsicherheit gibt, da gibt es dann extra Pläne für. Und die einzigen Sachen, die nicht geregelt werden konnten, die hatte ich schon mal aufgezählt. Ne? Was ist, wenn man mit Haustieren reist? Dann brauchen die einen Impfpass. Ja, die LKWs müssen tatsächlich kontrolliert werden an der Grenze. Ja gut, da wurden halt jetzt alleine für Dover 600 neue Leute eingestellt, um diesen zusätzlichen Bedarf abdecken zu können. Beispielsweise. Ja, ja, das wäre jetzt auch der Grund gewesen, warum sie das gemacht haben, weil sie ein bisschen Kontrolle wieder haben wollten, ne? Über das, was so ins Land geht, wer ins Land geht und so weiter. Ne? Aber es wird da wirklich so getan, als ob die Welt untergeht, wenn man jetzt nicht noch in letzter Minute irgendwas anderes findet als No-Deal-Brexit. Also, wenn man jetzt irgendwas anderes macht als No-Deal-Brexit, gibt es ein viel größeres Chaos als einfach No-Deal-Brexit und alle sind schon darauf vorbereitet. Aber sagst, im Prinzip könnte das locker über die Bühne gehen, ja? Das wäre natürlich ein schlechtes Zeichen für die EU, ne? Wenn da jeder einfach so austreten kann und es macht gar nichts aus. Ne? Ja. Ja. Wofür schließt man sich da erst zusammen, ne? Oh, hier haben ein paar Intellektuelle einen Brief geschrieben, dass Europa vor unseren Augen auseinanderfällt, weil ja die Populisten überall stärker werden. Ich habe das nur halb mitbekommen. Wer hat es eingereicht? Das war von mir. Der Rushdie hat unterschrieben bei diesem Papierle. Und die gute Frau Anne Applebaum, die ein wunderbares Buch über Gulags geschrieben hat. Also das ist eine deutsche Übersetzung der Gulag. Das ist echt lesenswert. Die hat da auch mit unterschrieben. Und ja, die Welt geht unter, weil Europa... Ich weiß nicht, mit Europa habe ich immer noch gemischte Gefühle. Einfach, in meinen Augen ist es, bringt der Populismus uns nicht den Untergang von Europa, auch nicht den Untergang von der EU. Es bringt uns aber, sagen wir mal, ein bisschen Stimmung in die Bude der Politikerkaste, die halt oftmals in ihrem eigenen Schmarrn schmoren und die sich mal wieder an die eigene Nase fassen müssen, ein bisschen mehr drauf hören müssen, was die Ideen der Bevölkerung ist. Und in der Demokratie halte ich das nicht unbedingt für einen Untergang, wenn man da vielleicht ein bisschen zurückrudern muss. Also die Idee innerhalb unserer intellektuellen Elite für die EU und für die Politikerkaste, sage ich jetzt mal, die geht ja auf Vereinigte Staaten von Europa raus und da wollen vielleicht viele Europäer mitdiskutieren. Und ich weiß nicht, ob der Untergang von Europa kommt, wenn die EU ein paar Probleme bekommt. Da tue ich mich einfach schwer mit der Einschätzung. Aber ja, ich möchte das nicht vorenthalten. Lest euch den Appell durch. Also, ja. Ja, reden wir über Venezuela. Venezuela ist ja einiges passiert. Seit letzter Woche. Und zwar, um nochmal von vorne anzufangen, der Präsident Maduro wurde wiedergewählt. Allerdings werden die Wahlen von sehr vielen verschiedenen Leuten angezweifelt. Vor dieser Wahl hat Maduro das Parlament nicht aufgelöst, sondern einfach quasi außer Kraft gesetzt. Als ob es so gar nicht mehr existieren würde. Aber alle Leute sind ja weiterhin da. Und jetzt nach der Wahl haben die umliegenden Länder in Südamerika und Amerika, also Nordamerika, USA, haben quasi gesagt, so ja, Maduro ist nicht rechtmäßig gewählt worden und der Oppositionskandidat sollte der rechtmäßige Präsident werden. Daraufhin hat der rechtmäßig, also der, den ich ja letzte Woche schon vorgestellt habe, der Guido, ja, der hat zuerst gesagt, nee, bin ich nicht. Aber jetzt hat er gesagt, doch, ja, okay, ich bin der Präsident. So, er hat sich quasi selber auch zum Präsidenten ernannt. Ja, und durch verschiedene ausländische Leute geschützt. Er ist in, ich bin mir nicht sicher, entweder in Chile oder irgendwo im Ausland ist er jetzt gerade in, ja, quasi in, er versteckt sich, damit er nicht umgebracht wird. Ja, aber ist halt quasi, wird jetzt von verschiedenen ausländischen Mächten quasi als der neue Präsident anerkannt. Und von vielen Ländern, die halt mit Venezuela verbündet sind, wird halt der Maduro weiterhin als Präsident anerkannt. Ja, die Blockstaaten, könnte man schon fast sagen, ne? Russland, China, Iran auf der einen Seite und ja, Amerika und Europa auf der anderen Seite. Mit ein paar Ausnahmen, wie beispielsweise Griechenland. Ja, also die Syriza-Regierung, die mag den Maduro anscheinend auch sehr gerne und die Türkei natürlich weiterhin. Ja, die Türkei auch Unterstützer von ja, dem ehemaligen Präsidenten. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht vorhin falsch gesagt. Maduro, ne? Ja, brisant. Der UN-Sicherheitsrat hat eine fünfständige Sondersitzung gemacht. Ich habe mir einen großen Teil davon angeguckt, nicht alles. Ich habe da nebenbei auch meinen inneren Jordan Peterson gechannelt, wenn ihr versteht. Und ja, im Endeffekt sind die Standpunkte die, dass die eine Seite sagt, ja, Maduro hat Menschenrechtsverletzungen begangen, unter anderem indem er halt Gegenkandidaten vor der Wahl hat verhaften lassen und das Parlament aufgelöst hat. Und auf der anderen Seite sagt der Maduro, ja, einerseits sind wir ein UN-Mitglied und wir stützen uns auf die Charta der UN, dass wir nichts falsch gemacht haben und dass keine ausländische Macht sich einmischen darf, außer mit einem Sicherheitsratsmandat. Und wir haben unsere venezuelanische Verfassung und nach unserer Verfassung haben wir auch nichts falsch gemacht, was jetzt vielleicht angreifbar ist. Aber das sind die beiden. Ja, und mal gucken, was da jetzt bald passiert. Wie gesagt, die umliegenden Staaten um Venezuela haben wirklich die Nase voll, weil die haben Flüchtlinge, marodierende Banden und alles mögliche Negative, was man sich vorstellen kann. Habe ich ja öfter schon angesprochen. Ja. Ja, was wolltest du sagen? Ja, das maximale Chaos, habe ich nur gesagt. Kommentiert. Ach so, ja. Ja, und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, wir haben einerseits Curaçao, ja, Niederlande, und andererseits haben wir noch französisch Guayana, Frankreich, ne? In unmittelbarer Umgebung. Das heißt, eventuell sind ja auch die strategischen Interessen Deutschlands da irgendwie relevant, weil wir jetzt mit Frankreich ja auch in diesem besonderen Militärbündnis sind, wie auch immer man das nennen soll. Ja. Wie war das, Freiheit am Hindukusch? Oder wie die Sicherheit Deutschlands wird an den Anden verteidigt. Aber nee, das, genau. Das ist jetzt Polemik. Ja, hier hat sich der Außenminister Brasiliens dazu geäußert, dass er den Kampf gegen Kulturmarxismus und Postmodernismus aufnimmt. Was ich interessant fand. Das war es auch schon. Hier wird gewarnt, dass auf Instagram eine Beeinflussungskampagne durch Russland gefahren werden könnte und die Australier sich nicht auf mimetische Kriegsführung vorbereitet haben. Und das könnte interessant werden. Ja, das war's auch schon. Ja, ich komme zum zweiten besonderen Land neben Venezuela, Kongo. Ja, in Kongo ist ja das passiert, dass, obwohl die drei größten Oppositionshochburgen-Provinzen des Landes noch gar nicht gewählt haben, der Oppositionskandidat überraschend zum Präsidentschaftskandidaten gewählt wurde. Und alle haben sich gesagt, so wie konnte das passieren? Das weiß immer noch keiner so ganz genau. Weil der eigentliche Kandidat, von dem man davon ausgegangen wäre, dass er die Wahl gewinnt, unter anderem deswegen, weil halt auch die drei Hochburgen der Opposition nicht wählen konnten, ja, und der hatte die übliche Unterstützung aus dem Ausland, von den Konzernen, vom Militär, also keiner Art und Weise irgendwie gefährdet, aber der Oppositionskandidat hat jetzt gewonnen. Und jetzt haben wir halt die lustige Situation, dass unter anderem die katholische Kirche und alle anderen umliegenden Staaten sagen, ja, Moment mal, irgendwas, da ist offensichtlich irgendwas nicht richtig gelaufen und da muss die Wahl doch jetzt mal bitte überprüft werden. Ja, das können wir so nicht akzeptieren. Ja, das ist ein ganz schönes Chaos. Da muss man dazu sagen, wenn der andere Präsidentschaftskandidat halt die Wahl manipuliert hätte und die Opposition unterdrückt hätte und wie gesagt, drei Wahlprovinzen haben immer noch nicht gewählt. Ja, die wählen in der Zukunft noch. Und das wird dann irgendwie noch einberechnet, haben sie gesagt, wie auch immer das funktionieren soll. Ja, aber diese Bedingungen haben die überhaupt nicht mokiert, aber dass halt, ja, dieser Oppositionskandidat doch wirklich überraschend gewonnen hat. Ja, und dann Ebola weitet sich weiter auf, jetzt wohl über 1000 Betroffene und 400 Tote wohl schon und damit knapp unter dem schlimmsten Ebola-Ausbruch, den es jemals gab. Ja, und Truppen von internationalen Verbänden, einerseits von dem südamerikanischen Bund, wie heißt er doch gleich? Und die Amerikaner haben schon Truppen stationiert im umliegenden Ausland, um eventuell eingreifen zu können. Ja, und sei es auch nur, um Botschaftspersonal zu evakuieren. Wir haben eine kleine Leseempfehlung, Global Risk Briefing. Von der Neuen Züricher Zeitung und es geht einfach um globale Brandherde, wo es dieses Jahr noch knallen könnte. Abseits von denen, die ich jetzt genannt habe. Einfach nur als Leseempfehlung. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht dazu. Halten wir es heute mal ein bisschen kürzer. Aber sehr interessant. Und auch diese Kolumne von Neue Zürcher Zeitung zu empfehlen. Wer sich für Geopolitik interessiert. Ja, hier haben wir eine etwas komische Meldung. Und zwar ein Entwickler einer Adblock-Software. Und zwar einer Adblock-Software, die nicht Geld von Werbepartnern nimmt, um bestimmte Werbung durchzulassen, sondern eine Adblock-Software, die auch wirklich funktioniert und wirklich dem Endbenutzer die Kontrolle geben will und nicht irgendwie Dritten überlassen will, die könnte technisch bald nicht mehr funktionabel sein mit allen Chrome-Produkten. Und ich glaube, außer Firefox benutzen mittlerweile fast alle Chrome im Kern irgendwie. Und technisch wird da halt im Endeffekt eine bestimmte Sache geändert und die macht einen gewissen API-Aufruf nicht mehr möglich. Wie das genau funktioniert, geht über meinen Horizont hinaus. Aber es ist im Endeffekt eine unnötige Sache, die auch, wenn man sich das durchliest, nicht unbedingt ein Sicherheitsrisiko birgt. Es wird natürlich unter Sicherheitsaspekten genannt, dass es verändert werden soll. Und es wird zwar eine Alternative eingebaut, aber diese Alternative bietet nicht die Möglichkeiten, selber die Kontrolle über die Adblocker zu haben auf dem eigenen Computer, sondern man ist immer von externen Ressourcen abhängig. Und das heißt, Adblocker ohne Whitelist-Funktion, die bestimmte Werbung durchlassen, könnten bald rar werden. Was sagt denn Chris und der frisch gebackene Informatik-Experte dazu? Versteht das vielleicht noch ein bisschen besser als ich? Ja, gut, ich meine, warum sollten sich die Konzerne da gegenseitig irgendwie Steine in den Weg legen? Wenn man die Infrastruktur so beeinflussen kann, dass man mehr Kontrolle darüber gewinnt. Weg vom freien Netz halt. Wir haben ja die Geschichte haben wir ja schon länger. Also ich wäre ja immer davon ausgegangen, dass das ist jetzt nicht der erste Anlauf, um solche Sachen schwieriger zu machen. Aber bis jetzt wurde ja immer auch ein Umweg gefunden. Nur irgendwie hört sich das Ganze jetzt so an, als ob da jetzt wirklich eine Tür zugemacht wird, die nicht so leicht umgangen werden kann. Wie schätzt ihr das denn ein? Vielleicht meinte ich das eher. Also ich finde, es ist auch Geldschneiderei. Ich glaube, das ist von den Werbeblockern auch ziemliche Geldmacherei eben ist. Und damit, Chrome bietet ja einen eigenen Werbeblocker an, wo okay. Natürlich Werbung durchgelassen wird gegen Geld. Dann gibt es sowas wie Adblock Pro, die eine andere Methodik benutzen und die auch Whitelisting benutzen und die auch einen Teil an Google und an andere Unternehmen abgeben. Aber das ist ja kein Adblocker im eigentlichen Sinne. Du willst ja einerseits Adblocking haben, dass du den Mist nicht anguckst, dann möchtest du nicht, dass irgendwelche Malware mit durchkommt und du willst nicht getrackt werden und du willst die Kontrolle über alles selber haben. So, ich meine, das will man ja eigentlich alles haben und sobald man eins von den vier Dingern abgibt, macht das Ganze schon kaum noch Sinn. Ja, also außer man hat halt keine nervige... Ja, ich frage mich, Sinn macht das irgendwie Google, wenn sie da nicht Werbung rausfiltern für die Leute. Das heißt, kann doch nur Sinn machen, wenn sie auf der anderen Seite irgendwie damit verdienen oder so. Oder... ganz viel Schaden abwenden, sagen wir mal so, aber das ist ja nicht der Fall. Im Gegenteil, sie richten ja Schaden im Prinzip damit an, genau wie die Werbeblocker ja auch. Ne? Also Schaden in der Form, dass eben Werbung nicht ausgetragen werden kann, dann nicht wirbt eben. Ja, also ich glaube nicht, dass es so großartig schlimm ist, weil im Endeffekt, wenn sie jetzt diese eine API benutzt haben und jetzt eine andere API benutzen müssen, dann müssen sie halt ihren Code umschreiben und die andere API benutzen, also. Ja, das meine ich ja. Das ist ja auch sonst immer die Lösung gewesen. Nur genau diese Sache wurde hier auch, vielleicht nicht in dem Artikel oder in einem anderen auch, angesprochen. Und da wurde es halt so dargestellt, dass das explizit gar nicht mehr dann möglich wäre. Deswegen halt die Frage. Vielleicht willst du es ja auch nochmal angucken. Kannst du mir nochmal. Ja, ich lese hier nur diesen einen Absatz, wo sie schreiben, dass es diese eine API jetzt ist und die andere API wird von den anderen benutzt. Aber das heißt ja nicht, dass die nicht diese API auch benutzen können. Also. Tja. Naja, hoffentlich finden sie einfach eine Ausweichlösung. Weil wie gesagt, normalerweise finden sie die ja immer, nur diesmal haben sie halt gesagt, so ja, normalerweise finden wir immer eine Lösung und jetzt ist es halt nicht mehr möglich aus Gründen, Technik, die ich nicht verstehe. Ja, wenn 5G so wichtig ist, warum ist es nicht sicher? Hier haben wir den vorigen FCC-Chef, das ist die Rundfunkaufsichtsbehörde von Amerika, der im Endeffekt bemängelt, dass bei der 5G-Einführung einfach grundlegende Sicherheitsstandards, die in anderer Netztechnik üblich sind, einfach übergangen werden. Also hier wird natürlich gesagt, ja, Trump. Aber rein von der technischen Seite her ist es halt wirklich so, dass da 4G bestimmte Sicherheitssachen hat, die 5G dann nicht hat aus irgendwelchen Gründen und dadurch halt einfach bekannte technische Sicherheitslücken quasi in die Mindeststandards, die jetzt rausgegeben wurden, für diese 5G-Netze eingeflossen sind. Das ist bestimmt ein Geschwindigkeitsvorteil, der da erreicht wird. Warum, ist nicht so ganz klar. Also hier steht nicht irgendwas von Geschwindigkeitsvorteilen, sondern einfach nur, ja, diese Sicherheitssachen, die sind, wie gesagt, im 4G-Netz sind die schon drin, ja, und in allen anderen, nur da jetzt nicht. Und es wäre ja nicht das Problem, die halt auch als Standard festzuschreiben, nur sie wurden nicht festgeschrieben. Vielleicht gibt es natürlich handfeste Gründe, warum nicht, geldliche Gründe oder so, ja. Und natürlich, vielleicht hat er auch eine politische Agenda. Wie gesagt, er sagt dauernd Trump, aber er redet halt über die technische Sache darüber. Und ja, 5G, ein Riesenthema. Immer mehr. Da gab es jetzt wohl auch eine Anhörung vor der UN, weil die Strahlenbelastung zu stark sei, weil im UN-Gebäude halt diese 5G-Sachen irgendwie installiert wurden. Und dann haben halt manche Leute sich darüber beschwert und haben gesagt, so ja, das läuft jetzt irgendwie seit einem Jahr oder zwei Jahren. Und ja, manche Leute haben halt Gesundheitsbeschwerden dadurch bekommen. Und man weiß halt nicht, ob es daran liegt, aber wir sollten vielleicht mal eine Untersuchung starten, ob es daran liegt und die Dinger vielleicht zwischenzeitlich mal abschalten. Auch an der UN, ja, auch lustige Sache. Ja. Hier in diesem Artikel geht es um die psychologische Gesundheit von Kindern, die in der Schule sind. Und wenn du etwas weiter runter scrollst, Chris, haben wir da eine interessante Grafik. Leider ist das aber nur von einer Gesundheitsstation, also wo ein Kind zum Psychiater gekommen ist, zum Teil auch eben in einer Einrichtung bleiben musste, weil es dem Kind gar nicht gut geht. Und in der Grafik fällt einem halt speziell auf, dass welcher Zeitraum, das den Kindern am besten geht und welcher Zeitraum sozusagen für die Kinder in psychiatrischen Notsituationen am schlechtesten ist, wenn du noch etwas weiter runter scrollst. Da kommt die schicke Grafik. Ja, wenn Sommerferien sind, sind die Fälle der psychiatrischen Notbehandlung relativ niedrig und in anderen Monaten ist die Zahl relativ hoch. Allerdings ist es auch eine sehr insulare Zahl, also nationale Daten oder auch nur Bundesstaatsdaten in die Richtung gibt es leider gar nicht. Deswegen muss man das mit ein bisschen Vorsicht genießen, aber ich fand das halt eine ganz interessante Darstellung. So, Sommerferien, kommt das Kind nicht zum Psychiater, bekommt keine Antipsychotika und ja, oder Behandlung. Ich weiß nicht, was in den Fällen gegeben wird, aber auf jeden Fall, wenn ein Kind halt ins Krankenhaus, in die Psychiatrie muss, ist auf jeden Fall nicht so schön. Was aber bei vielen Leuten auf jeden Fall mit reinspielt, ist, dass der Sommer einfach von Licht, Sonne etc. her einer der belastungsfreisten Zeiten ist bei Problemen, die du geistigerweise hast. Also. Auf 3 männliche Atheisten kommen in Kanada ein weiblicher Atheist, sagt uns diese Studie. Ich fand das interessant, weil es den Religiosity Gap gibt. Und in dem Artikel gehen sie auch darauf ein, dass das eventuell mit dem Sexismus innerhalb der Atheisten-Community zusammenhängt. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das war auch so. Ich auch. Das sind schlimme Finger, aber. Oh, schlechte Nachrichten für Japan-Touristen. Also vielleicht wollt ihr noch vor August nach Japan fahren, wenn ihr unbedingt Hentai bei 7-Eleven kaufen sollt. Aber weil so viele Touristen sich beschwert haben, die in Japan unterwegs sind, welche Touristen könnten das wohl gewesen sein, dass da so Hentai-Comics unter den anderen Comics oder Mangas in den Geschäften ausliegen, wird jetzt 7-Eleven und ein paar andere ausländische, australische und amerikanische Ketten hauptsächlich werden halt gewisse Comics nicht mehr auslegen. Oh Gott. Na. Naja, aber ich denke, derjenige, der da nach Japan fährt, um sich einzudecken, weiß, dass es den Krempel in vielen Fachgeschäften weiterhin geben wird. Ja, einfach so sinnlos. Aber ja, wer die Social. Wer jetzt nicht weiß, was Hentai ist, dann kann das ja mal googeln und dann kann er sich freuen. Hentai geben, Grobi Fahrrad. Ja, kommen wir nun zur nächsten Sparte. Social Justice und Hobbys. Weiß ich, vielleicht fahr den einfach mal ab. Ich hoffe, wir kriegen keinen Strike. Ansonsten kenne ich den Inhaber des Kanals persönlich. Das möchte ich hier vorausschicken. Nicht, dass es heißt. Das Projekt Roll Inclusive ist ein Essayband, der sich aus verschiedenen Texten zusammensetzt, die sich alle mit dem Thema Diversität und Repräsentation im Pen-and-Paper-Rollenspiel beschäftigen. Also schauen, wie sich die Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die sich in unserer realen Gesellschaft darstellt und die existiert, auch im Hobby-Pen-and-Paper-Rollenspiel und in den Produkten dazu niederschlägt. Auf die Idee sind damals Judith und Frank gekommen, die sich über Twitter immer wieder mit den Themen dann halt beschäftigt haben, interessante Artikel dazu ausgetauscht haben, und sie hatten beide die Idee, ein Panel FaneCon 2018 zu halten, und dann haben sie mich dann gefragt, ob ich dabei sein will, und ich meinte, ja klar. Und wir haben festgestellt, dass es dazu noch keinen Band gibt, der sowas zentral behandelt, und deswegen haben wir uns gedacht, es ist doch an der Zeit, dass wir sowas einfach mal selber rausbringen. Wichtig ist es zum einen, weil es bisher wenig zu dem Thema gibt. Es gibt sehr, sehr viel online, es gibt sehr viele Essays und Artikel, Blogartikel, online viele Diskussionen und Debatten. Wir finden es wichtig, einfach mal auf einen Punkt zu bringen, worum es da geht. Das ist ja ein sehr weites Feld und wir versuchen da so gut wie möglich einfach einen Weg zu öffnen und einführend viele Perspektiven aufzuzeigen, sodass man... Ja, einen Weg öffnen, einführen. Ja, es ist bei uns angekommen, würde ich sagen. Also jetzt auch offiziell, das ist ein Kickstarter-Trailer hier vom Verlag Feder und Schwert. Früher gerne von Rollenspielern Fehler und Schlecht genannt, wegen der mangelhaften Übersetzung. Ich glaube, jetzt unter neuer Leitung, so wie das Ganze aussieht, und bunthaariger Leitung. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich glaube, der andere Herr, der meinte, er wäre später dazugekommen. Das ist der mit dem Verlag zu tun hat. Ja, ich frage mich halt, wie überflüssig kann man sein? Also nicht man selber, aber wie überflüssig kann ein Projekt sein? Ein Rollenspiel ist per se etwas, wo man eine Rolle von etwas annimmt, das man nicht ist. Ob das jetzt ein Held irgendwie in Barbarenkostüm oder eine Zauberin ist oder eine transreiche, schwarze, behinderte, genderqueer. Alles möglich. Also war noch nie anders. Gerade, und ich habe das hier auf dem Kanal ja schon 100-mal gesagt, es gab zu meiner Zeit keine Kultur, Subkultur, die so offen den Leuten gegenüber war, die sich dafür interessiert haben wie die Rollenspieler. Deswegen finde ich das so lächerlich, so zu tun, als hätten bisher immer nur weiße Männer gespielt. Ja, es haben viel weiße Männer gespielt. Die sind auch dafür ausgelacht worden. Ja. Gerade von den Leuten, die sich jetzt so aufplustern und sagen, oh, warum lässt ihr uns nicht mitspielen, weil wir grüne Haare haben? Ja, soll ich noch weiterspielen? Oder? Ach nö, reicht eigentlich. Doch, bitte! Ich will mehr, ich brauche das, gib mir, bitte. Patrick Götz, hoffentlich ist mit toll, Rolling. Sehr gut in verschiedene Themen sich einfindet und dann vielleicht ein bisschen schlauer daraus hervorgeht oder verständnisvoller oder inklusiver. Schlauer, verständnisvoller oder inklusiver. Ihr könnt euch eins aussuchen. Ja? Also alles geht nicht, aber eins von den dreien werdet ihr. Oh. Was bringt uns das Buch? Mehr Klarheit. Klarheit. Ja, ich hab's gehäutet. Erleuchtung. Haltung. Mehr bewusstes Spielerlebnis. Mehr bewusstes Spielerlebnis in der Fantasie-Rollenspiel. Mehr Rücksichtnahme auf Minderheiten oder andere Gruppen im alltäglichen Umfeld, die in diesem Spiel dann repräsentiert werden. Ja, Was? Okay, muss ich jetzt also, okay, dann baue ich jetzt halt Leute ein, die irgendwo um einen Fleischspieß herumstehen, davon Fleisch abschneiden, das in Brote tun in meiner Stadt. Und dann bin ich inklusiv, oder was? Oder wie? Unbedingt. Oder ich habe eine Gruppe Gnome, die ihren Frauen Kopftücher aufzieht. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ah ja, egal. Ich glaube, dass wir, wenn uns das gelingt mit dem Projekt, was schaffen können, das Hobby zu einem zugänglicheren Hobby zu machen, an dem mehr Leute in gleicher Art und Weise teilnehmen können und Spaß haben können. Was hindert die denn bisher? Das hast du mir noch nicht erklärt. Gibt es da ein unsichtbares Kraftfeld? Muss man eine Aufnahmeprüfung machen? Was genau ist das Problem? Ein paar Würfel und einen Stift und ein Blatt Papier zu finden oder was? Ja, wahrscheinlich ist er das Problem auch auswürfeln. Und dann guckt er rein und dann sagt er dir, was das Problem ist. Und ich glaube, dass es wert ist, dieses Projekt zu unterstützen, eben um allen einen gleichwertigen Zugang zu dem Hobby zu ermöglichen. Und wir glauben einfach, dass sich noch sehr viel mehr Geschichten einfach auch erzählen lassen. Das ist also einfach die Leute, die sehr gut in dieses homogene Bild reinpassen, eine Bereicherung darstellen. Weiße, heterosexuelle Männer, sag's doch, wie es ist. Dieses homogene Bild. Sag's doch, wie es ist. In so einer Rolle gespielt, oder? Das unterscheidet sich doch auch in LGBTQIA-Mensch nicht oder so von jemand anders. Nee, der könnte ja auch jemand straighten spielen. Vielleicht hat er ja darauf Bock. Oder, ja, vielleicht spielt er sich eine Rolle beim Spiel in der Regel oder so. Oder vielleicht spielt auch sogar jemand, der nicht homosexuell ist, einen Homosexuellen. Oder vielleicht, aber dann müsstet ihr euch ja schon wieder aufregen. Weil das not compute. Ja? Ich habe irgendwie nicht gespielt, ey. Ich habe gerade gestern einen Zwerg in Mittelerde gespielt, der beim Überqueren eines 6 Meter breiten Spalts über Wasser fast ersoffen wäre. Ja? Dreimal. Also ja. Wir hatten viel Spaß gestern. Zwerg eben. Ja. Geschichten aus anderen Perspektiven erzählt oder noch mehr Perspektiven dazu nimmt, weil das einfach Geschichten sind, die wir vielleicht so noch gar nicht erlebt haben und dann müssen wir halt nicht jedes Mal den Ring in den Vulkan werfen, sondern haben noch ein paar andere Ziele. Herr der Ringe-Bashing auch noch oben drauf. Wir bringen das Buch aber auch als Printbuch raus, also ganz normal als Buch mit Papierseiten, zusätzlich aber auch als EPUB. Das EPUB ist ja ein elektronisches Format, das die Schriftgröße variieren kann. Und deswegen ist es natürlich besonders gut geeignet, wenn man... Ist das eine studentische Arbeit oder was? Ja. Naja, Kickstarter. Das ist ein Kickstarter vom Verein, vom Verlag Feder und Schwert. Der ist hier jetzt auf dem Kanal Patrick Götz, das ist der Kanal vom Uhrwerk Verlag, weil dieser Verlag selber noch keinen YouTube-Kanal hat, was ich auch lustig finde, weil... Wie lange dauert es, einen YouTube-Kanal für deinen Verlag zu machen? Ungefähr 30 Sekunden. Mhm. Naja. Und ja. Ja. Ja. Für sich selbst zum Lesevergnügen die Schriftgröße vergrößern muss. Und gleichzeitig werden wir das komplette Buch auch als Hörbuch einsprechen und jedem, der am Crowdfunding teilnimmt, zur Verfügung stellen ohne Aufpreis. Das kaufe ich mir. Was ist, wenn ich nicht hören kann? Ja. Dann kannst du lesen, oder? Und was ist, oder? Wenn ich nicht lesen kann? Und nicht hören. Oh, dann ist es schwierig. Dann müssen wir irgendwie eine Version machen, die wir dir direkt ins Gehirn beamen. Das mit dem direkt ins Gehirn beamen, es gibt bei Facebook eine Division, die an der Technologie arbeitet. Juhu! Also, So. Man sollte es unterstützen, weil dieses Buch, soweit wir wissen, das erste seiner Art ist. Das heißt, es ist, denke ich, ein tolles Projekt mit vielen verschiedenen Leuten, deren Herzblut an diesen Essays und an diesem Projekt hängt. Und wir glauben, dass das auch einen Mehrwert eigentlich für die komplette Rollenspielszene bietet und würden uns sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Geld auf dieses Projekt werfen wollt. Ja, und wenn ihr diese Ansicht von den Leuten nicht teilt, dann macht ihr sie unglücklich und dann seid ihr Hasser und dann seid ihr ganz böse Menschen. Ich finde das ganz schlimm, wie die Frau mich hier ansmirkt. Ich stehe direkt vor meinem Fernseher und die smirkt mich an wie so ein katholischer Highschool-Junge. Ich werde total aggressiv. Wo ist meine Trommel? Dabei gehören wir hier zum indigenen Volk, also jetzt werden wir einfach vertrieben. Das ist aber bitter, mit so einem Inhalt irgendwie Geld machen zu müssen. Das dürfte doch in die Hose gehen, oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe mir die Kickstarter-Seite dazu noch gar nicht angeguckt. Aber Roll Inclusive. Ich habe mal so eine Zusammenstellung gemacht. Mit einem Vorwort von Wolfgang Schäuble. Und da war auffällig, dass sie sich doch sehr intensiv mit diesen Transleuten auseinandergesetzt haben. Ich glaube, beim BPB war das. Da waren irgendwie so 20, 30 Studien am Stück und irgendwie mindestens die Hälfte davon war mit Transleuten oder über Transleute nur. Also da gibt es sicher einiges an Material schon. Auch zu LGBTQIA. XYZ. HTML. Genau, HTML. Ja, das fehlt eigentlich noch. Ja, das wollte ich nochmal kurz nachliefern. Es gab ja diese Woche auch noch die große Frauenparkplatzdebatte, von der ich auch so ein bisschen unseren Titel heute abgeleitet habe. Ich weiß jetzt, wo ich immer parke. Auf jeden Fall war es halt ein riesen Shitshow, wo alle möglichen Journalisten, wie hier der Arne Hoffmann von Genderama ganz gut zusammengefasst hat. Also der hat ja ganz viele Beispiele gefunden von Journalisten, die da komplett ihr letztes bisschen Verstand verloren haben über diese Sache. Also was da passiert ist, ist, dass jemand geklagt hat, gegen Frauenparkplatz bei sich, und zwar weil er halt eben dadurch, dass er da nicht parken darf, sich da in seiner Handlungsfreiheit eingeschränkt gesehen hat, und der hat im Prinzip Recht gekriegt insofern, dass sie halt nicht den Eindruck erwecken dürfen, dass da wirklich nur Frauen parken dürfen, weil im Endeffekt darf da halt jeder parken. Also nach der Straßenverkehrsordnung kann man das den Leuten nicht verbieten, da auf Basis von dem Geschlecht da irgendwie zu parken. Also solange wie das nicht auf dem Privatgrundstück ist, wo es explizit ausgewiesen ist, kann man quasi so einen Frauenparkplatz nicht machen. Also nach Straßenverkehrsordnung. Und das müsste man jetzt, das Gesetz quasi Straßenverkehrsordnung dafür ändern. Und dieses Schild wird jetzt so weit abgeändert, dass es halt als empfohlen geändert wird. Also dass quasi Parken von Frauen da empfohlen wird. Aber wenn man die Medien gelesen hat, könnte man meinen, die Welt geht unter. Weil ein absoluter Sexisten-Unmensch gerne möchte, dass die Frauen vergewaltigt und abgestochen werden oder was weiß ich nicht was. Also es war wirklich wahnsinnig, was man da gelesen hat. Und es wurde immer wieder behauptet, dass angeblich Frauen die am meisten Gewaltopfer wären, was absolut nicht stimmt. Also absolut falsch Aussage, die da in diversen Medien, wie hier der Arne ganz gut gezeigt hat, da immer wieder behauptet wurde. Wurde unter anderem auch von der dpa, was ja dann sowieso bei allen möglichen Zeitungen dann landet und oder weiter zitiert wird und so. Ja, also es war mal wieder ein ziemlicher Offenbarungseid für unsere deutsche Medienlandschaft, was aus diesem Fall da irgendwie geworden ist. Was für ein Aufschrei. Mir sind auch zwei Sachen aufgefallen. Der Richter hatte so einen Spruch und die Antidiskriminierungsstelle war wohl da und hat nochmal ihre Einschätzung bestätigt, dass der Staat diskriminieren darf oder so. Ne? Das fand ich ein bisschen skandalös. Und wie gesagt, der Richter, der hatte auch gesagt, selbst wenn sachliche Gründe dagegen sprechen würden, würde ich jetzt die Frauenparkplätze nicht abschaffen oder so. Also irgendwie, ja, so nach dem Motto, sie kriegen hier nicht recht, auch wenn sie recht haben oder so. Das finde ich irgendwie auch ganz schön skandalös eigentlich. Dann ist aber nicht aufgegriffen worden, soweit nicht, ne? Ja, und ich habe auch so Sachen gelesen, also jetzt nicht in diesem Artikel hier, sondern von Frauen in der Politik, in sozialen Medien, so nach dem Motto, ja, aber die Frauen haben doch Angst. Und so, wo ich mir auch dachte, ja geil. Und jetzt auf einmal ist Angst haben, ist irgendwie jetzt richtig, um davon irgendwie abzuleiten, was man machen soll in der Gesellschaft oder was. Weil ich meine, das kann hier 120 Dezibel Bewegung auch sagen, die Frauen haben Angst. Also fand ich auch ganz merkwürdig, aber gut. Ja. Ja, es sind dieselben Argumente, die funktionierten mal hier und dann auf der anderen Seite funktionieren sie nicht, ne? Also, ja, weil andere Leute betroffen sind. Das ist schon selektiv, ja. Das war's auch schon wieder für heute. Richtig schnell durch, wa? Ja, muss ja nicht immer die Maxi-Single sein, ne? Genau, heute machen wir es mal kurz, knapp, knackig. Naja, boah, kurz, ich meine, wir sind ja auch schon wieder fast 3 Stunden. Ist ja nicht kurz. Also kurz, ja, ist doch kurz. Und ich habe gar nichts angehört heute. Nein, war nichts dabei. Ja. Ja, und was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Bis nächste Woche. Ja, schönen Sonntag noch. Tschüss. Macht's gut da draußen. Was soll nicht gehen dann? Genießt das schöne Wetter im Wald. Volltitte. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Jetzt hör doch mal auf. Schnauze.